Daddy ist so gut. Unser Vater ist so gut. Notre Dieu est très bon. Amen. Amen. Our Father is so good. Unser Vater ist so gut. Notre Père est très bon. He is a good father. Er ist ein guter Vater. Il est un bon père. He continues to be a good father. Und er bleibt weiter ein guter Vater. Amen. Il continue à être un bon père. He knows how to take care of us. Er weiß, wie er auf uns Acht zu geben hat. Il sait comment prendre soin de nous. We don't need to beg him to take care of us. Wir müssen ihn nicht anbetteln, für uns da zu sein. On n'a pas besoin de lui demander d'être là pour nous. All we need to do is say thank you for taking good care of us. Wir müssen uns einfach nur bei ihm bedanken, dass er sich bei uns, dass er gut auf uns aufpasst. On doit seulement le remercier parce qu'il est toujours là pour nous et puis il prend soin de nous. Praise the Lord. Hallelujah. He gave me this message for today. Amen. Amen. Er gab mir diese Botschaft für heute. Il m'a donné ce message pour aujourd'hui. Because actually it's not the continuation of our previous message, but we just gave it for today. Amen. Amen. Amen. Eigentlich war das nicht die Weiterführung der vergangenen Predigt, aber er hat mir das gegeben für heute. Et le message d'aujourd'hui, c'est pas la continuation de message passé, mais on va continuer avec un autre sujet. So many times when he sees how things are going in the ministry, he always wants to direct us and guide us wenn er sieht against the future, now and the future. Wenn er sieht, wie die Sachen in der Gemeinde laufen, dann will er uns immer davor bewahren, weil er das sieht, was jetzt passiert und was in der Zukunft passieren wird. Et toujours quand Dieu voit ce qui se passe dans l'Église, il nous donne toujours un autre message pour nous diriger, pour nous protéger pour l'avenir. Praise the Lord. Alléluia. Besides, we have to beware of the five senses. Wir sollen uns in Acht nehmen vor den fünf Sinnen. On doit faire très attention des cinq sens. Beware. Or five senses. Wir sollen uns in Acht nehmen vor den fünf Sinnen. Das ist die Botschaft von heute. On doit faire attention du cinq sens. Praise the Lord. Alléluia. Five senses and the flesh are one. Die fünf Sinne und das Fleisch sind eins. Les cinq sens et la chair sont un. Five senses and the flesh, they go together. Die fünf Sinne und das Fleisch gehören zusammen. Les cinq sens et la chair marchent ensemble. Amen. Amen. I hope you know what five senses mean. Ich hoffe, ihr wisst, was fünf Sinne bedeuten. Et j'espère que vous connaissez la signification des cinq sens. What you hear, see, feel, smell and taste. Hören, sehen, fühlen und schmecken. Ce que vous écoutez, vous attendez, vous goûtez, ce que vous voyez. Amen. Amen. The pity of this world. Das Mitleid dieser Welt. Le pitié de ce monde. The love of this world. Die Liebe dieser Welt. L'amour de ce monde. The good of this world. Das Gute dieser Welt. Le bien de ce monde. Amen. Amen. Again, the pity, the love, and the good of this world. Mitleid, Liebe und das Gute dieser Welt. Le pitié, l'amour et le bon de ce monde. Also the joy of this world. Auch die Freude dieser Welt. Même la joie de ce monde. The mercy of this world. Die Barmherzigkeit dieser Welt. Le miséricorde de ce monde. The grace of this world. Die Gnade dieser Welt. La grâce de ce monde. In fact, it is everything. Of this world. Alles von dieser Welt. Donc tout de ce monde. They are all of five senses. Das sind alles die fünf Sinne. Ils sont tous basés sur les cinq sens. Amen. Amen. They are opposite of Christ. Sie sind das Gegenteil von Christus. Ils sont au contraire du Christ. Amen. Amen. Five senses are opposite of Christ. Die fünf Sinne sind das Gegenteil von Christus. Les cinq sens sont au contraire du Christ. They are opposite Galatians 5:22-23. Sind das Gegenteil von Galater 5, 22 und 23. C'est le contraire de Galates 23 et 24. Amen. Amen. The fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. Le fruit de l'esprit. God kind of love, God kind of joy, God kind of peace. Gottes Freude, Gottes Frieden. L'amour de Dieu, l'amour de la joie de Dieu. He never work with five senses. Er arbeitet nicht mit den fünf Sinnen. Il ne travaille jamais avec les cinq sens. Amen. Amen. If you are under the five senses, you are under the flesh. Wenn du unter den fünf Sinnen bist, bist du unter dem Fleisch. Si tu es sous les cinq sens, tu es sous la chair. And you are under Satan. Und wir sind dann unter dem Satan. Et tu es sous le diable. Especially the good of this world. Besonders das Gute dieser Welt. Surtout la bonté de ce monde. Amen. Amen. Satan is the author and the finisher of the good of this world. Satan ist der Autor und Vollender des, des Guten dieser Welt. Parce que le diable est le commencement et l'accomplissement de, du bon de ce monde. Amen. Amen. Beware of it. Nehmt euch in Acht davor. Faites attention. Amen. Amen. Beware of the good of this world. Nehmt euch in Acht von dem Guten dieser Welt. Vous devez faire attention de, du bien de ce monde. What people call good. Was Leute gut nennen. C'est que le monde appelle bien. What you already know as good. Was du schon als gut kennst. Before you came to Christ. Bevor du zu Christus gekommen bist. Et tu dois faire aussi attention de ce que toi-même tu connais comme bien avant que tu connaissais Jésus-Christ. Amen. Amen. A lot of us, you know, people have been taught a lot of evil things, especially through religion. Leuten wurden durch Religion schon viele bösartige Dinge beigebracht. Et beaucoup de gens ont appris des choses mauvaises à travers la la religion. Before our coming to Christ. Bevor wir zu Christus gekommen sind. Avant qu'ils soient venus vers Jésus-Christ. Even myself, I have to be, you know, to hear the voice of Christ. Even myself. Selbst ich selbst, um die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Même pour attendre la voix du Saint-Esprit. To hear his voice and believe him. Seine Stimme zu hören und dieser zu glauben. D'attendre sa voix de le croire. I have to drop all the five senses. Muss ich auch die fünf Sinne hinter mir lassen. Tu dois aussi quitter les cinq sens. Amen. Amen. Five senses can deceive you. Weil die fünf Sinne können and uns fight against the Holy Spirit. Und dann kämpfst du gegen den Heiligen Geist. Les cinq sens peuvent te manipuler et puis c'est là où tu commences à combattre contre le Saint-Esprit. Amen. Mm-hmm. If I give example, I will call names, please. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Let me quickly give example of what happened. Was it last week or last 2 weeks? Amen. Mm-hmm. The Lord revealed something to me concerning Christelle. Der Herr hat mir etwas offenbart wegen Christelle. Dieu m'a révélé quelque chose sur Christelle. And he said Christelle is going to give testimony by herself. Und der Herr hat gesagt, dass Christelle selbst sprechen wird und Zeugnis geben wird. Et Dieu a dit que Christelle elle-même va donner un témoignage. And I said it in the church. Und ich habe es in der Gemeinde gesagt. Et je l'ai dit à l'église. Amen. Mm. But immediately we close. Und als wir dann fertig waren für den Tag. Et quand nous étions finis avec l'église, he started saying, if they allow it. Hat er gesagt, wenn sie es zulassen. Et puis Dieu nous a dit, m'a dit que si il le permet. He said she's going to give testimony if they allow it. Sie wird Zeugnis geben, wenn sie es zulassen. Il a dit que Christelle va donner le témoignage si il le permet. Amen. Amen. And this very thing was repeating itself. If they allow it, if they allow it. Und es hat sich immer wiederholt, dieses, wenn sie es zulassen, wenn sie es zulassen. Et ça s'est toujours répété. And I was saying they allow it. Und habe ich gesagt, why if they allow it? Because they allow it. Because I can see that everybody believes the same and we are praying and we are believing that she is already healed. Why if they allow it? I was asking this question all the time. Und ich habe nicht verstanden, was no der Herr die ganze Zeit sagt, wenn sie es zulassen, weil ich geglaubt habe, dass sie es zulassen, weil ich ganz klar gesehen habe, dass wir alle ja eigentlich am gleichen Strang ziehen und alle eigentlich wirklich da auf einem Nenner sind, dass wir wirklich da glauben, dass Christelle schon so ist, wie der Herr sie haben möchte. Et je me suis demandé pourquoi Dieu m'a toujours répété ces paroles, parce que j'ai pensé que tout le monde travaille ensemble et puis ils sont dans un côté. He kept on saying it and he said I should even say it in the church, but I could not say it in the church that if they allow, because I was even with working with five senses, because I was seeing that my what I see, that I believe that all of us, the mother, sisters, all of us, we are all on one, you know, we are just pulling the same rope. Mm. I thought because of the outside, how we are relating and we are praying together, we do everything together, I thought we were on one side. Then I could not even say it. I said, no, there's nothing like that. Mm-hmm. Not knowing that I was walking under 5 senses. Mm-hmm. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ja, wir sind da auf jeden Fall auf der gleichen Seite und natürlich werden wir das zulassen. Hey, wieso sagst du die ganze Zeit, wenn wir es zulassen, doch klar, dass wir es alle zulassen, weil wir sind doch hier alle zusammen und wollen das. Aber der Herr wollte, dass ich das sogar laut sage und laut nochmal sage, dass diese Sache zustande kommen wird, wenn sie es zulassen. Und ich habe leider dann auf meine 5 Sinne geguckt und habe dann mich deswegen geweigert, das zu sagen, weil ich dachte, das macht keinen Sinn, das zu sagen, weil eigentlich sind wir doch alle auf der gleichen Seite. Aber ich habe mich leider auf die 5 Sinne verlassen. Et je n'étais pas capable à le dire à l'église parce que je pensais que comme on prie ensemble, et puis on fait tout ensemble, nous sommes dans une côté. C'est ça pourquoi j'étais aussi guidée par mes 5 sens. Praise the Lord. Hallelujah. Until what happened here, concerning Christelle's mother. Amen. And you know, when it happened, when it came, the Lord now he reminded me of what he was always saying to me, if they allow it. Yeah. Und als es dann passiert ist, hat der Herr mich dann, als das passiert ist mit Christels Mutter und Susis Mutter, dann habe ich erkannt, dass, okay, krass, mich wieder daran erinnert, was der Herr gesagt hat, dass wenn sie es zulassen, dann konnte ich das verbinden und habe gesehen, weshalb der Herr so krass darauf gepocht hat, dass diese Sache nur zustande kommen wird, wenn sie es zulassen. Et quand j'ai entendu ce message de la maman de Christelle, c'est là où j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'a toujours rappelé à ses paroles et puis à ce qu'il m'avait dit que Christelle va donner un témoignage si il le permet. Et c'est ça pourquoi j'étais à la fin surpris de tout ce que j'ai écouté. You know, I now know that I said, no wonder he was telling me, if they allow it, they allow it. Mm-hmm. And I said, Lord, I'm so sorry that I was of the 5 senses. I did not realize is that because I did not see it at all. Amen. Mm-hmm. But I thank the Lord that He is a merciful God, mm-hmm. and He's always still there to help us. Amen. Ich danke Gott, dass er ein gnädiger Gott ist und immer da ist, um uns zu helfen. Und ich habe mich halt beim Herrn entschuldigt, ne? Und weil ich halt, wie gesagt, mich vom 5 Sinnen habe leiten lassen und vom Heiligen Geist. Aber wie gesagt, danke Gott für seine Gnade. Et dans tout, je remercie Dieu qu'il est un Dieu qui rend la grâce parce que je me suis aussi pardonné. J'ai demandé Dieu pardon et puis je suis contente qu'il est toujours là pour nous, puis qu'il nous aide toujours dans chaque circonstance. Amen. Amen. And that's why he gave me this message. He said, beware of what man and religion call good. Deswegen hat er mir diese Botschaft gegeben. Nimmt euch in Acht davor, was Menschen und Religion gut nennt. Et c'est pourquoi il m'a donné ce message de faire attention, c'est que la religion et les 5 sens appellent bien. Beware of the flesh. Nimmt euch in Acht vor dem Fleisch. Fait attention de la chair. Beware of 5 senses. Nimmt euch in Acht vor den 5 Sinnen. Fait attention des 5 sens. Don't be deceived by the 5 senses. Lasst euch nicht beirren von den 5 Sinnen. Ne soyez pas manipulé par les 5 sens. Amen. The 5 senses cannot see the spiritual world. Die 5 Sinne können die geistliche Welt nicht sehen. Les 5 sens ne peuvent pas voir le monde spirituel. It is through faith you can see the spiritual world. Nur durch Glauben können wir die geistliche Welt sehen. Seulement à travers la foi on peut voir le monde spirituel. Amen. Beware of the spirit of the good of this world. There is spirit behind the good of this world. Es gibt einen Geist hinter dem Guten dieser Welt. Et il y a aussi un esprit derrière la bonté de ce monde. And that's why it is so deadly. Und deswegen ist es auch so tödlich. Et c'est pourquoi aussi ça peut tuer. If you see churches today, they are full of it. Deswegen viele Gemeinden sind voll davon. Et beaucoup les églises sont remplies de ça. Pastors are full of it. Pastoren sind voll davon. Et même les pasteurs sont pleins de ça. You know, people, you know, the so-called God children, they are so occupied with the good of this world. Die sogenannten Kinder Gottes sind so umgeben von dem Guten dieser Welt. Et même les enfants de Dieu sont remplis avec la bonté de ce monde. According to the Lord, he said it is so deadly. According to Christ, he said it is so deadly. Christus gemäß ist es tödlich. Et selon Christ, c'est mortel. He said it is more deadly than even the serpent. Und sagt, es ist tödlicher als die Schlange. Et c'est plus mortel que le serpent. Amen. Amen. More deadly than any cobra. Amen. Tödlicher als jeder Cobra. Et plus mortel que un cobra. He said it is Satan's property. Es ist der Besitz des Satans. C'est la propriété du diable. One of his properties. Eins seiner seiner Besitztümer. Une de ses propriétés. Amen. It is one of his best properties. Es ist einer seiner besten Besitztümer. Et ça fait parmi de ses meilleures propriétés. He used it to steal, kill and destroy. Er nutzt es, um zu töten, stehlen und zu zerstören. Il les utilise pour tuer et brûler, pour détruire. Especially in the life of God's children. Besonders im Leben von Kindern Gottes. Surtout dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Praise the Lord. Amen. He will use it to steal your relationship with Christ. Er nutzt es, um deine Beziehung mit Christus zu stehlen. Et il va l'utiliser pour détruire ta relation avec Jésus-Christ. He will use it to steal you from Christ. Er wird es nutzen, dich von Christus wegzustehlen. Il va l'utiliser pour te voler de Jésus-Christ. He will use it to steal your salvation. Deine Errettung zu stehlen. Das Gute der Welt. Il va utiliser la bonté de ce monde pour voler ton salut. And you are to know when that evil spirit is operating. Wir müssen erkennen, wann dieser böse Geist agiert. Et tu dois reconnaître quand cet esprit mauvais travaille. Know when it is operating in your life. Wisse, wenn in deinem Leben agiert. Sache, quand cet esprit travaille dans ta vie. Hate it and destroy it. Hasse es und zerstöre es. Déteste et détruis cet esprit. It is opposite Christ. Es ist das Gegenteil von Christus. C'est à la c'est au contraire de Jésus-Christ. Let us go to Matthew 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Praise the Lord. Amen. Amen. In Matthew 16, you know Jesus rebuked Peter. In Matthieu 16 hat Jesus Petrus verweigert. Et dans Matthieu 16, vers 16, Jésus-Christ a corrigé Pierre. Just like on Christmas Day, I rebuked somebody, one of the children in the church, of what she did. Genauso wie ich auch an Weihnachten jemanden zurechtgewiesen habe, weil das, was diese Person getan hat, nicht richtig war. Et comme aussi j'ai corrigé une personne qui, à Noël, quand elle a fait quelque chose que ce n'était pas bien. I thank the Lord that he never sees the flesh. Ich danke dem Herrn, dass das Fleisch niemals sieht. Et je remercie Dieu qui ne voit jamais la chair. And he gave me the boldness never to see the flesh. Und er gab mir auch den Mut, das Fleisch niemals zu sehen. Il m'a donné le courage de ne pas voir la chair. Amen. Amen. Also in Genesis 3, we will go to Genesis 3, but first of all, Matthew 16. Matthew 16. Matthew says. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If we read, because I just want us to finish this message. Amen. Amen. From 13. Matthäus 16, Vers 13. Matthäus 16, Vers 13. He said, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John, and some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. Verse 15. 15. He said unto them, but whom say ye that I am? Amen. Amen. I've heard what people say, but what about you? Ich habe gehört, was Leute sagen, aber was ist mit dir? J'ai entendu ce que les gens disent, mais qu'est-ce que vous pensez? Praise the Lord. Hallelujah. They always want to hear what you say. Et wir wissen, was du zu sagen hast. Ich will toujours attendre ce que toi tu as à dire. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And what you say should be different from what they say. Und was du sagst, sollte anders sein, als was sie sagen. Et ce que toi tu dis, ça doit être différent. Avec ce que eux disent. Amen. Allow the Holy Spirit to be involved in what you say. Lass du, dass der Heilige Geist involviert ist in dem, was du zu sagen hast. Lass que le Saint-Esprit soit involviert dans ce que tu es en train de dire. Just like Peter was here. Genauso wie es bei Petrus war hier. Comme même ce que Pierre a dit. Amen. Amen. Verse 16. 16. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. No one can know this except through revelation. Niemand kann das hier wissen, was du sagst, außer durch Offenbarung. Personne peut connaître la vérité sans la révélation. The message I preach here, no one can know it except through revelation. Die Botschaft, die hier ist, die kann niemand erkennen, nur durch Offenbarung. Le message que je prêche, personne peut le comprendre sauf à travers la révélation. And no one can understand it except through Christ. Und niemand kann es verstehen, es sei denn durch Christus. Et personne peut le comprendre sauf à travers de Jésus-Christ. Amen. Amen. You can never understand it without the help of the Holy Spirit. Du kannst niemals ohne die Hilfe des Heiligen Geistes verstehen. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu peux jamais le comprendre. Because it is opposite this world. Es ist das Gegenteil dieser Welt. Parce que c'est au contraire de ce monde. It is opposite the system of this world. Es ist das Gegenteil von dem System dieser Welt. C'est au contraire du système de ce monde. The natural mind we call them lies. Weil der natürliche Verstand wird sagen, es sind Lügen. Parce que les pensées naturelles vont dire que ce sont des mensonges. It will never be logic to the natural mind. Es wird niemals logisch sein für den natürlichen Verstand. Ça va être jamais logique pour les pensées naturelles. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus is the Son of God. It's not logic to the natural mind. Das, Jesus How will God give it? Das ist nicht logisch für den natürlichen We know the mother. Wie kann Gott Are you getting it? Gebären? Wir kennen doch seine Mutter. Et que Jésus Christ est appelé fils de Dieu, ça ne fait pas de sens pour l'homme, pour les pensées naturelles, parce qu'on peut clairement voir qui est la mère naturelle de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know if it is in Luke. Praise the Lord. Hallelujah. In John 7. Johannes 7. John 7. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us just continue, because what we have here, there are so many. Let me just give you what we wanted, where we wanted to go. You know, Jesus was revealing himself to the people, to the Pharisees and the Jews. Den Juden. Amen. And he said, I'm coming, Shad. And he said, we know the mother, we know the father. Then who is he? Is he not a carpenter? Amen. Sie haben gesagt, wir kennen seinen Vater, wir kennen auch seine Mutter, und er ist doch ein Tischler. Was soll das? Er ist nicht Gott. Et ici, dans ce passage, on peut voir comment Jésus-Christ s'est révélé à ses disciples, ou bien aux gens en général. Et les gens ont dit qu'ils connaissent la mère, ils connaissent aussi le Père naturel, et puis même Jésus-Christ est aussi un charpentier. What I mean is that no one can believe Jesus is Christ. He is the Son of God without the help of the Holy Spirit. Was ich damit sagen will, ist, dass niemand kann glauben, dass Jesus Christus ist, dass der Sohn Gottes ist, ohne den Heiligen Geist. Amen. Et ce que je veux dire avec ça est que personne peut comprendre que Jésus-Christ est le Fils de l'homme de Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus said, flesh and blood have not revealed this to you. Jesus hat gesagt, but my Father, which is in heaven. Haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Amen. Jesus Christ a répondu que c'est pas c'est pas la chair ou bien l'être humain qui t'a révélé cette vérité, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. It means to know who Christ is. You have to, you know, it has to come through revelation. Das heißt, um zu wissen, wer Christus ist, das muss durch Offenbarung kommen. Et pour savoir qui est le Christ, ça doit venir à travers la révélation. To know who you are, it has to come through revelation. Genauso auch dann halt zu wissen, wer du bist, das geht auch nur durch Offenbarung durch den Heiligen Geist. Amen. Et même de savoir qui tu es, ça vient aussi à travers la révélation. If you see you, you will never believe who you are. Wenn du auf dich schaust, who Christ said you are. Wirst du nicht glauben, was Christus über dich sagt. Et si tu te vois toi-même, là tu vas jamais croire ce que Jésus-Christ dit sur toi. Amen. Amen. It takes Christ for us to believe who we are. Es braucht Christus, um zu glauben, wer wir in Christus sind. Et ça a besoin de Jésus-Christ pour croire ce que Jésus-Christ dit sur nous. Amen. Amen. You know, for you, it takes Christ. But what about the people? People are outside looking at you, and you are surprised they don't know you. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. It will take Christ for them to know you, but they don't have that Christ. Mm-hmm. But you that have Christ, you don't even know who you are. How much more those people? Wenn du selbst, I don't know if you are getting it. Auf Christus angewiesen bist und ihn brauchst, um dich so zu sehen, wie Christus dich sieht, deshalb bist du dann darüber verwundert, wenn die Leute, die nicht in Christus sind oder Christus nicht haben, dich nicht so sehen können, wie Christus dich sieht. Sie werden auch Christus brauchen, um diese gleiche Sichtweise zu haben. Et si toi-même tu as besoin du Saint-Esprit pour croire ce que Jésus-Christ dit sur toi et pour connaître qui tu es en Christ, combien de plus les autres qui n'ont pas Jésus-Christ ne sont pas aussi capables à voir qui tu es en esprit, si toi-même tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. He help us to understand that flesh and blood also reveal things to them. Hier das zeigt uns auch, dass Fleisch und Blut Dinge offenbaren können. Et ça montre que la chair et le sang peuvent aussi révéler les choses aux gens. It can also reveal things to people. Es kann, that's flesh and blood. Fleisch und Blut kann auch Dinge offenbaren, Menschen Dinge offenbaren. La chair et le sang peuvent aussi révéler les choses aux gens. He said, "This is coming from my father." Er sagt, das aber kommt von meinem Vater. Ah, Jesus Christ, ça vient de mon Père. Praise the Lord. Amen. And you know, with revelation. Come power. Power follow revelation. Et mit Offenbarung kommt Kraft. Et avec la révélation, la puissance suit. Power is always with force. Offenbarung und also eine Kraft kommt immer mit einer Gewalt, mit einem Zwang. Et avec puissance, la force aussi, la violence suit aussi. Verset 10. And I say also unto thee. Jesus is the one speaking here. Jesus spricht hier noch. Verset 18, Jésus Christ parle. That thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Verse 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be lost in heaven, just because of one revelation. Wegen einer Offenbarung. Et Jésus-Christ dit cela à cause d'une révélation. Praise the Lord. Hallelujah. You know how many revelations has become even, you know, that the Holy Spirit has revealed to you. Wie viele Offenbarungen der Herr euch gegeben hat schon. Et vous savez combien de révélations le Saint-Esprit vous a révélées. Amen. Amen. Let me quickly go forward because of time. Verse 20. Verse 20. They charged he, his disciples, that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Tell no one that I am Christ. Sie sollten niemandem sagen, dass er Christus ist. Verse 20. Personne doit dire aux gens que Jésus-Christ est le Messie. Verse 21. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Verse 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, "Be far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see Satan speaking through Peter. Man sieht den Satan, der durch Petrus spricht. On peut voir comment Pierre, le diable parle à travers de Pierre. What is he using? Was nutzt er? Qu'est-ce qu'il utilise? Using the good of this world. Er nutzt das Gute dieser Welt. Il utilise la bonté de ce monde. Are you getting it? Mm. Positive thinking. Positive denken. Les pensées positives. Positive speaking. Positive sprechen. Amen. Les paroles positives. Praise the Lord. Hallelujah. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. You know, yes, Peter was under the five senses. Petrus war unter den fünf Sinnen. Et Pierre était sous les cinq sens. Amen. Amen. But you know, Jesus never seen man. Aber Jesus sieht den Menschen nicht. Mais Jésus-Christ ne voit pas l'homme. He does not walk under the five senses. Er wandelt nicht nach den fünf Sinnen. Il ne marche pas à travers les cinq sens. Amen. Amen. He see the inside and not the outside. Er sieht das Innere und nicht das Äußere. Il voit l'intérieur et pas l'extérieur. If even you are speaking, he see what is behind what you are saying. Sieht er hinter dem sieht er hinter das, was du sprichst, und nicht auf das, was du sagst. Et même quand tu parles, il ne voit pas tes mots, mais il voit plutôt ton cœur à l'intérieur. You know, here we help you to understand how clever Satan is. Das wird dir auch zeigen, wie gerissen der Satan ist. Et ici tu peux voir comment le diable est intelligent. Amen. Amen. Somebody that the Holy Spirit have just spoken through. Immediately, the next word, it was now Satan speaking. Jemand, der how vor einer fast. Sekunde noch eine Offenbarung vom Heiligen Geist bekommen hat, ist auf einmal das Sprachrohr des Satans. On peut voir comment Pierre a d'abord parlé à travers le Saint-Esprit, mais après, quelques minutes après, il est devenu un vaisseau pour le diable. And that is why it is so good that we have the signing of the Spirit. Und deswegen ist es so gut, dass wir die Unterscheidung, dass wir diesen Geist haben, der unterscheidet. Et c'est pourquoi c'est très important d'avoir le discernement de l'esprit et des esprits. Amen. Amen. The signing of the Spirit. You have to know what Christ called the fruit. The fruit. What he called the fruit. The fruit of the Spirit. What he called the truth. If not, you cannot discern any spirit. Wir können die Geister nur unterscheiden, wenn wir die Frucht des Geistes kennen, wenn wir wissen, welche Frucht vom Christus ist und welche Frucht vom Satan ist. Et on peut seulement discerner les esprits si on connaît la différence entre les fruits de Jésus-Christ et les fruits du monde. Verse 23 says, but he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me. For thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. Praise the Lord. Amen. No, you know, it's connecting Satan and men together. Er sagt dir ganz klar, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Er verbindet den Satan mit dem Menschlichen. Et verset 23, Jésus-Christ se retourna et dit à Pierre, arrière-toi de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. Donc, on peut voir que Jésus-Christ a fait la connexion entre le diable et les êtres humains. That's why in 1 John, the Bible says, whatever is not of Christ is sin. Deswegen sagt in 1. Johannes die Bibel, dass was immer nicht von Christus ist, ist Sünde. Et c'est pourquoi 1 Jean nous dit que tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ, c'est un péché. Amen. Amen. In verse 24, Jesus now said, if any man will come after me, he has to drop the five senses. Das heißt, wenn jemand mir nachgehen will, sagt Jesus, er muss die fünf Sinne hinter sich lassen. C'est ça pourquoi Jésus dit que chaque personne qui veut me suivre doit quitter les cinq sens. I don't know if you are getting it. Mm-hmm. Amen. What this world call good, what they call love, what they call joy, what they call, you know, their system. You have to, if you don't drop it, Satan is the author and the finisher of it. Du musst and he will use it. Das System hinter dir lassen, weil der Satan ist der Anfänger und Vollender davon und er wird es gegen dich verwenden. Et si tu n'es pas prêt à quitter les cinq sens, l'amour et la bonté de ce monde, tu vas avoir un problème parce que le diable est le commencement et l'accomplissement de toutes ces choses-là. Notice one thing here, something here. You know, when Jesus rebuked Peter, Peter was not alone. Und euch muss klar sein, dass als Jesus Petrus hier belehrt hat, zurechtgewiesen hat, waren sie nicht allein. Es war kein Vier-Augen-Gespräch. Et quand Jésus-Christ a corrigé Pierre, il n'était pas tout seul avec Pierre, mais il était aussi entouré avec des autres. It was an open rebuke. Es war eine öffentliche Zurechtweisung. C'était une correction publique. It means people were there. Da waren Leute bei. Il y avait des gens. They listened. Leute haben zugehört. They heard it. Sie haben es gehört. Ils ont entendu ce que Jésus-Christ disait. Praise the Lord. Amen. In 1 Timothy 5:20. 1 Timotheus 5:20. Premier Timotheus 5:20. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Timothy 5:20. 1 Timotheus 5:20. Premier Timotheus 5:20. Oh, sorry. I'm coming. Yeah. Yeah, it is. Amen. 1 Timothy 5:20. 1 Timotheus 5:20. 1 Timotheus 5:20. It said, them that sin rebuke before all, that others also may fear. Praise the Lord. Amen. Die welche sündigen weise zurecht vor allem, damit sich auch die anderen fürchten. Si quelqu'un se rend coupable d'une faute, adresse-lui des reproches en public, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. That is the kingdom of heaven. Das ist Königreich des Himmels. C'est ça le royaume des cieux. We should be grateful if we are rebuked. Wir müssen dankbar sein, wenn wir belehrt werden. Et on doit être reconnaissant si nous sommes corrigés. Amen. Amen. You know, Jesus did not rebuke Peter to bring Peter down. Jesus hat Petrus nicht belehrt, um ihn zu zerstören. Et Jésus-Christ n'a pas corrigé Pierre pour le détruire. Amen. Amen. He did not want Satan to go through Peter. Er wollte nicht, dass der Satan einfach durch Petrus weiterhin arbeitet. Mais il ne voulait pas que le diable travaille à travers Pierre. Amen. Amen. He said, them that sin rebuke before all, that others also may fear. Hier steht ganz klar, you know, religion will not like that. Sündigen sollen öffentlich zurechtgewiesen werden, damit andere halt nicht das nachahmen. Und Religion wird das aber nicht passen. Et c'est ça pourquoi la Bible nous dit qu'on doit se corriger, on doit se corriger les uns les autres en public, mais la religion ne va pas l'aimer. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You can see when Jesus rebuked Peter. Amen. You know, the spirit of the good of this world never. It's not only about Peter. It's about all the others that we are listening. That's what he is telling us. I don't know if you are getting it. This very place is telling us. It said, them that sin rebuke before all. Before us, so that they will also learn. It's not only Peter that is to learn. Mm-hmm. But others should learn. Diese Belehrung dient allen zur Hilfe. Nicht nur der Person, die halt an diese Belehrung direkt gerichtet wurde, die die Belehrung ausgelöst hat, sondern auch alle anderen, die da drum sind. Et la correction que Jésus-Christ a donnée Pierre, ce n'était pas seulement pour Pierre toute seule, mais aussi pour les autres qui écoutaient. Amen. Amen. You know, just like what happened here also, I rebuke somebody and others heard it. Genauso wie das, was it is also for others, not just for one person. Ich habe hier jemanden öffentlich belehrt und alle haben es gehört, weil diese Belehrung nicht nur an diese Person ging, sondern für alle. Dienstbar ist. Et c'était aussi ici j'ai corrigé une personne publiquement, mais c'était pas pour cette personne toute seule, mais pour tout le monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. You know, I one thing I love with Jesus, he never fear man. Was ich an Jesus liebe, dass er Menschen nicht fürchtet. C'est que j'adore à Jésus, avec Jésus-Christ et qu'il ne craint jamais l'homme. If you are already in his kingdom, you fear no man. Wenn du in seinem Königreich bist, dann hast du keine Menschenfurcht. Et si tu es dans son royaume, tu n'as pas la crainte de l'homme. You fear no, you are not after people's feeling. Du bist nicht hinter den Gefühlen der Menschen, sondern hinter ihrer Errettung. Amen. Tu ne suis pas leur sentiment, mais tu suis leur salut. I don't know if you are getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, those that are full of flesh, they will be full of the pity of this world. For that person that is being rebuked. Die Leute, die voll sind von dem Mitleid dieser Welt, die werden das nicht wollen, dass öffentlich belehrt wird. Und deswegen werden sie nicht hinter dem stehen, was Christus sagt. Et les gens qui sont remplis avec la chair, ils vont voir aussi le pitié de ce monde avec la personne qui est corrigée. You know, somebody was affected when I rebuke one of the children of Jesus. Amen. Somebody was offended. Jemand war gekränkt, als ich jemand anderes öffentlich zurechtgewiesen habe. Il y avait une personne qui était aussi offensée quand j'ai corrigé. Un enfant de Dieu ici dans cette église. Because she was under the influence of the spirit, of the good of this world. Weil sie unter dem Einfluss von dem Geist dieser Welt stand. Parce qu'elle était sous l'influence de l'esprit de ce monde, de la bonté de ce monde. You know, Jesus did not care how many people would be offended when he rebuked Peter before all. Jesus war es egal, wie viele Leute das zum Anstoß wird, wenn er öffentlich Petrus belehrt. Et pour Jésus-Christ, quand il a corrigé Pierre devant tout le monde, il ne pensait pas aux autres et combien de gens peuvent être offensés à cause de ses paroles. Amen. Amen. You know, because it was, you know, what happened here was on, you know, Christmas. Christmas, they call it Christmas Day. We don't celebrate day, we celebrate Christ. Weil das, was passiert ist, in einem Weihnachtstag passiert. Aber wir feiern nicht Tage, sondern Christus. Deswegen ist jeder Tag für uns Weihnachten. Et ce qui s'est passé, ça s'est fait à Noël. Et puis pour nous, ce n'est pas à cause d'un jour, mais c'est tous les jours qu'on fête Jésus-Christ. You know, if we correct people, actually it's the Holy Spirit that is correcting them. Wenn wir Leute belehren, ist es der Heilige Geist, der sie durch uns hindurch belehrt. Et si on corrige des gens, c'est le Saint-Esprit qui corrige les gens là à travers de nous. And we know that the Holy Spirit is the Spirit of Christ. Wir wissen, dass der Heilige Geist der Geist von Christus ist. Et nous savons que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ. And it happened when we were celebrating Christ. And we still celebrate Christ today. Und es ist passiert, als wir Christus gefeiert haben, aber wir feiern Christus heute immer noch. Et ça s'est fait quand nous avons célébré Jésus-Christ et on célèbre Jésus-Christ même jusqu'aujourd'hui. But because this woman was so full of the flesh, it was so full of religion. Aber diese Person so voll war von dem Fleisch, voll von Religion. Et parce que cette femme était remplie de la religion et de la chair. She thought we were celebrating a day. Hat sie we gedacht, were celebrating Christ. Dass wir ein we never celebrate any day. Even our birthday celebrating Christ. Hat sie gedacht, dass wir einen Tag feiern und wir deswegen dann auch unser Verhalten diesen Tag unterordnen. Aber wir feiern nicht Tage, sondern Christus. Elle pensait qu'on célèbre un jour, mais elle n'a pas compris qu'on célèbre Jésus-Christ tous les jours. You know, for me, that day was not different. It's not, you know, it was not different from other days. Für mich war dieser Tag because it's the same Christ we celebrate all the time. Es ist der gleiche Christus, den wir jeden Tag feiern. Et pour moi, ce jour-là n'était pas différent parce qu'on célèbre Jésus-Christ tous les jours. In religious world, they see it as a special day. In der religiösen Welt, we don't have special day, we have special Christ. Aber wir haben keine besonderen Tage, wir haben nur einen besonderen Christus. Et au monde religieux, les gens voient des jours, mais nous on voit pas les jours, on voit Jésus-Christ. Amen. Colossians 2 talk about days. Let's go to Colossians 2. Let us go there. Colossians 2. Praise the Lord. Amen. Amen. From verse 16. He said, let no man. Verse 16. Colossians 2 from verse 16. Colossians 2:16. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holy day. No more Sabbath day, no more holy day. Kein Sabbat Tag, kein heiliger Tag mehr. Amen. Amen. It's all about Jesus Christ. Es geht nur noch um Jesus Christus. No more Christmas day. Il n'y a plus le sabbat, il n'y a plus un jour saint, mais il s'agit seulement de Jésus-Christ. He said all of the new moon, all of the sabbat days. You see that? Amen. Amen. Which are a shadow of things to come, mm-hmm. but the body is of Christ. Amen. They were all pointing to Christ. Sie haben alle auf Christus gedeutet und auf nichts anderes. Days should never be celebrated. It should be about Jesus Christ. Tage sollten niemals gefeiert werden, nur Christus. Et les jours ne doivent jamais être célébrés, seulement Jésus-Christ doit être célébré. We should not celebrate this. Wir sollen nicht Tage feiern, sondern Christus feiern. Non, on ne fête pas les jours, on fête Jésus-Christ. Amen. And you know, if you read it further, it's still saying the same thing. Wenn wir weiterlesen, sagt immer noch das Gleiche. Et si on lit ces choses-là, on peut le voir plusieurs fois. He said, let no man begrudge you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels, intruding into those things which he had not seen. Vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding the head, from which all the body, by joints and bands, having nourishment, ministered and knit together, increased with the increase of God. Wherefore, if you be dead with Christ from the rudiment of the world, why as thou living in the world are ye subject to ordinances? Touch not, taste not, and handle not. Are you getting it? Mm-hmm. It's talking about five senses. Amen. Which all are to perish with the using after the commandment and doctrine of men. 23. Which things have indeed a show of wisdom in will worship and humility and neglecting of the body, not in any honor of the satisfying of the flesh. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. The spirit of the good of this world is opposite Christ. Der Geist, der hinter der Gutmütigkeit dieser Welt steht, ist nicht von Christus. Et l'esprit qui travaille derrière la bonté de ce monde, c'est pas de Jésus-Christ. Amen. Amen. You know that spirit can operate in everywhere. Und dieser Geist kann überall handeln. Et cet esprit peut travailler partout. He operated in Peter's life. Er hat in Petrus Leben gearbeitet. Il a travaillé dans la vie de Pierre. Amen. Mm. And if you attend, you know, I read, there's no place we can read now that it affected others. Are you getting it? Wir können jetzt hier but it can affect others. Yeah. Wir können jetzt hier beispielsweise nicht sehen, dem Beispiel, dass es Leute angegriffen hat und dass Leute gegangen sind. Aber das kann passieren, dass das, was, also das ist auch passiert, ne, dass Jesus Christus was gesagt hat und Leute sind gegangen. Deswegen. Et dans l'exemple de Pierre, on ne peut pas voir comment les gens ont pris l'offense avec les paroles de Jésus-Christ, mais on sait aussi que quand Jésus-Christ a prêché, il y avait beaucoup de gens qui ont quitté Jésus-Christ à cause de la vérité, mais même jusqu'aujourd'hui, ça s'est fait aussi. But we know that those such things is definitely going to affect people. Aber wir wissen, dass solche Sachen, solche Worte Leute angreifen werden. Mais on sait aussi que les paroles peuvent offenser les gens. They will pity Peter. Sie würden Mitleid haben mit Petrus. Et ils voulaient aussi avoir pitié avec Pierre. Just like a woman pities one of the children of Jesus here. Genauso wie es hier auch in der Situation passiert ist, dass man dann halt Mitleid hatte mit einem Kind Gottes, was belehrt worden ist, zurechtgewiesen worden ist, öffentlich. Et comme aussi une personne a pris l'offense quand quelqu'un a été corrigé dans cette église. If you are of such, you need deliverance. Wenn wir aber immer noch so denken und handeln, dann müssen wir erlöst werden von diesem Denken, von diesem Geist. Et si tu penses aussi comme ça, tu dois être délivré de cet esprit. Praise the Lord. What Jesus did and how he said it, it was going to offend people. It must offend people. Das, was Jesus gesagt hat und was er getan hat, das muss Leute auf die Füße treten. Es muss Leuten einen Anstoß geben. Et ce que Jésus-Christ a dit, ça doit offenser les gens. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We thank the Lord that Peter was not offended. Aber wir danken dem Herrn, dass Petrus nicht keinen Anstoß genommen hat. Mais on remercie Dieu que Pierre n'a pas pris l'offense. Just like the, you know, our sister here, our daughter here that was rebuked was not even offended. Genauso wie unsere Tochter, unsere Schwester in Christus hier nicht Anstoß genommen hat. Comme notre sœur et la fille de Dieu ici n'a pas été offensée. Amen. Amen. Satan could not touch her. Der Satan konnte sie nicht antasten. Amen. Le diable ne pouvait pas le toucher. But there's a woman that allowed Satan to go to touch her. Aber leider gab es eine Dame, die sich von Satan hat antasten lassen. Das ist traurig. Mais il y avait une femme qui a permis le diable de travailler à travers de le toucher. Amen. Amen. In Matthew 10, Jesus said, I send you into the midst of wolves. In Matthäus 10 sagt Jesus, ich schicke euch in ein Rudel von Wölfen. Et dans Matthieu, Jésus-Christ dit qu'il nous envoie au milieu de loups. Amen. It's not, you know, it is not just about people that Jesus called wolves. It's about different spirits that Satan operates with. Und diese Wölfe, da geht es nicht nur um Menschen, sondern es geht auch um Geister, die wolfsartig sind, die zerreißen. Et quand Jésus-Christ parle de loups, il ne parle pas seulement des êtres humains, mais surtout aussi des esprits qui peuvent travailler à travers des gens. Amen. What Jesus did was not wrong. Was Jesus getan war nicht falsch. Ce que Jésus-Christ a fait, ce n'était pas mauvais. Amen. We read in 1 Timothy 5, verse 20, where he said, there should be open rebuke. Wir haben eben gelesen, dass es steht, dass man soll öffentlich zurechtweisen. Et on vient de lire 1 Timothée 5, verset 20, où Jésus-Christ nous dit qu'on doit se corriger publiquement. Amen. What Jesus did there, what he, when he rebuked Peter, before God, it was not wrong, but before religion, Jesus was guilty. Vor Gott war es nicht falsch, aber vor religiösen, vor der Religion, before man was guilty. War Jesus schuldig. Et ce que Jésus-Christ a fait devant Dieu, c'était pas mauvais, mais devant la religion, bien l'être humain, c'était mauvais. Somebody getting it? Mm-hmm. Just like I will be guilty before men and religion today. Genauso wie ich auch schuldig wäre vor Menschen und Religion. Et comme aussi je suis coupable devant la religion et les êtres humains. Praise the Lord. Hallelujah. I thank the Lord that Jesus was not there to please any man. Ich war dankbar, dass Jesus nicht da war, um Leute zu gefallen. Et je remercie Dieu comme Jésus-Christ n'était pas là pour plaire aux gens. Amen. Amen. Just like, just so also, we are not here to please any man. This ministry is a wrong ministry for somebody that wants to be pleased. Genauso wie wir auch nicht da sind, um Leute zu gefallen. Diese Gemeinde ist die falsche Adresse um Gefallen zu suchen. Et comme nous, si nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, même cette église, si tu es une personne qui cherche à plaire aux gens, là, tu vas quitter cette église. Praise the Lord. Hallelujah. We are not here to, you know, to do what people like. Wir sind nicht hier, um das zu tun, or was to Leute speak mögen. What people like. We speak what the Lord wants for sondern us. Das, was der Herr für what uns will, he have for mir. Us. Amen. Amen. Et nous sommes pas là pour dire ce que les gens veulent attendre, mais nous sommes là pour dire ce que Jésus-Christ veut. Amen. Amen. I cannot even speak what I want. Oder auch ich kann nicht das sprechen, was ich will. What will come from me? Because you, none of you will even want to hear what I want. Because what I want is everybody go home. Weil keiner von euch will hören, was ich will, weil das, was ich will, ist, dass ihr alle nach Hause geht. Et même moi, je ne peux pas dire ce que je veux, parce que si je vous dis ce que moi-même je vais dans la chair, là, ça veut dire que tout le monde doit aller à la maison et puis ce n'est pas la volonté de Dieu. I thank the Lord that has learned to choose what he wants me to speak and do. Amen. Und ich danke, dass der Herr mir beigebracht hat, das zu sprechen, was er will. Amen. et je remercie Dieu comme il m'a appris de dire seulement ce qu'il veut et puis je continue aussi de l'apprendre. Before we go to Galatians 1:10, so also in John 8. Auch in Johannes 8. John 8. Let us first of all go to John 8. Praise the Lord. Hallelujah. John. And see what Jesus said here. Und uns anschauen, was Jesus hier sagt. Und wir wollen sehen, was Jesus Christus als sie ist. Amen. Amen. Verse 29. And as he sent me. Amen. And he, sorry, and he that sent me is with me. The Father had not left me alone. For I do always those things that please him. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'm not here to please anybody. Whoever wants me to please, it better get out. Um Leuten zu gefallen. Wer möchte, dass ich ihm gefalle oder dass ich ihr gefalle, der soll verschwinden. Comme je suis dans verset 29, je ne suis pas là pour plaire aux gens et puis la personne qui veut que je le plaise doit quitter l'église. Amen. You know, religious church, they never tell people to leave the church. They are always welcome. Da schickt man Leute. Because they are not even after your salvation. Weil diese Leute nicht hinter deiner Religion, hinter deiner Rettung sind. Et aux églises religieuses, les gens ne chassent pas les gens parce qu'ils ne sont même pas derrière ton salut. But here we are after your salvation. Mais hier sind wir hinter deiner Rettung. Mais ici nous sommes derrière ton salut. For you to be safe is so important to us. Dass du errettet wirst und bleibst, das ist uns sehr wichtig. Que tu sois sauvé, tu restes sauvé, c'est très important. Amen. Amen. We are not after your money, we are after you. Wir sind nicht hinter deinem Geld, sondern hinter dir. Nous ne sommes pas derrière ton argent, mais derrière de toi-même. If not, we will do what pleases you. Sonst würden wir das tun, was dir gefällt, was dir passt. Et sinon, on voulait faire ce qui te plaît. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus said, for I do always those things that please He. Always. Ständig. What pleases my Father. Das, was dem so Vater also gefällt. We do always those things that please Christ here in genauso this ministry. Auch in dieser Gemeinde. Jeder Einzelne von uns tut das, was dem Herrn Galatians gefällt. Galatians 1:10. Je fais toujours ce qui lui plaît. Donc, on fait toujours ce qui plaît Jésus-Christ. Praise the Lord. Galates, amen. Galates 1. He said, for do I not persuade me of God? Galates 1, verset 10. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. You are going to choose one. Wir to please men or to please Christ. Christus oder Menschen. Et tu dois choisir à qui tu veux plaire. Tu veux plaire Jésus-Christ ou bien l'homme. Praise the Lord. Amen. You know, that spirit of the good of this world started with Peter. Dieser Geist von dem Guten der Welt fing an mit Petrus. Fing an bei Petrus. Et l'esprit de la bonté de ce monde a commencé avec Pierre. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And it can spread und to others. Kann sich just like we said. Er kann sich verbreiten an andere. Et cet esprit peut aussi entrer aux autres gens. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Pharisees were always offended with Christ Jesus. Die Pharisäer waren immer haben immer Anstoß an dem genommen, was Jesus gemacht oder getan hat. Et les Pharisiens ont toujours été offensés avec ce que Jésus-Christ a fait. If you are under religion, you will hate this ministry. Wenn du unter Religion bist, wirst du die Gemeinde hassen und sie bekämpfen. Et si tu es sous la religion, tu vas détester cette église. Just like when Paul was under religion, he was fighting God's children. Genauso als Paulus unter Religion war. Remember when war, he was Saul, amen. Yeah, Saul, yeah. Als er unter Religion war und die Gemeinde Kinder Gottes verfolgt hat. Comme aussi Paul qui a quand il était sous la religion, il a aussi poursuit les enfants de Dieu quand il était encore Saül. Amen. Amen. We thank the Lord that he was delivered. Wir danken dem Herrn, dass er errettet worden ist, erlöst worden ist davon. On remercie Dieu que Paul a été délivré de cet esprit. That spirit of religion should be dead and buried in our life. Dieser Geist von Religion soll tot und begraben sein in unserem Leben. Et l'esprit de la religion doit être mort et enterré dans notre vie. Amen. Again, the Pharisees were always offended with Jesus because Jesus never allowed any five senses to affect his message. Die Pharisäer waren immer wütend mit Jesus, weil Jesus nicht zugelassen hatte, die fünf Sinne seine Botschaft verwässern. Et les Pharisiens ont été toujours offensés avec Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'a pas permis les cinq sens affecter ses messages. Amen. Amen. He never see what they feel. Er hat niemals gesehen, was sie gefühlt haben. Il n'a jamais vu ce qu'il voyait. Amen. Amen. For him it was him and Satan and not even the people. Ihm ging es um ihn und den Satan, nicht den Leuten. Donc pour lui, il s'agissait toujours de quickly go to Matthew 15, please. Matthew 15. Matthäus 15. Matthew 15. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From verse 8. He said, the people drew nigh unto me with their mouths and honored me with their lips, but their heart is far from me. Mm-hmm. We should never be like that. So that should never be you and Amen. Me. Mm-hmm. On ne doit jamais être comme ça. Ça ne doit jamais être nous. You know when you know you are not this. Wisst ihr, wenn ihr wisst, dass ihr das nicht seid? Et vous savez comment vous. Amen. Vous savez comment vous êtes pas cette personne. Are you ready for correction? Sind wir bereit für Belehrung? Demande-toi si tu es prêt pour la correction. Will you be offended when Satan, when you know when Jesus rebuke you? Wenn wir Anstoß nehmen, wenn Christus uns zurechtweist. Tu seras offensé si Jésus-Christ te corrige. Amen. If I rebuke anybody, it's not I that rebuke you, it's Christ. Amen. Wenn ich euch belehre, bin nicht ich die Person, die euch belehrt, sondern Christus. Et si je vous corrige, c'est pas moi qui le fais, mais c'est Jésus-Christ à travers de moi. So also, if you rebuke somebody. Genauso, Amen. It is not your, this is not man, it is Christ. Amen. It is the Christ in you that is working through you. Es ist Christus in because dir, you are for the truth and not for the lies of Satan für die and Wahrheit his angels. Und nicht für die Lügen des Satans. Et même si toi tu corriges les autres gens, c'est Jésus-Christ qui corrige l'autre personne parce que tu es pour la vérité et contre les mensonges du diable. Amen. Amen. We should not walk after people's lips, but walk after their heart. Amen. We should learn to see their heart and not their lips. Wir sollten lernen, nicht auf die Worte der Menschen zu gucken, sondern auf die Herzen der Menschen. Et on doit apprendre de voir, de ne pas voir les paroles des gens, mais les cœurs de ces gens. He said, they draw near unto me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Praise the Lord. Are you? Is he talking about you? Amen. Est-ce qu'il parle de toi? Amen. Amen. You know, we have to beware of five senses. Wir müssen uns in Acht nehmen von den fünf Sinnen. On doit faire attention des cinq sens. Praise the Lord. Amen. But in vain they do worship me, teaching for doctrine the commandment of men. Men have their commandments. Menschen haben ihre Gebote. Les gens ont leur propre Amen. Amen. In verse 10, and he called the multitude and said unto them, hear and understand. Because you can hear and not understand. In Vers 10 sagt er, hört und versteht, weil du kannst hören ohne zu verstehen. In Vers 10, Jésus-Christ dit, écoutez et comprenez, parce que tu peux écouter sans comprendre. Amen. Amen. Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth that defileth a man. It's not what goes inside that is evil. It's what is coming out. Ist nicht das, was reingeht, was bösartig ist, sondern das, was rauskommt. Et c'est pas ce qui entre te rend impur, mais c'est ce qui sort de ta bouche qui te rend impur. Then verse 12. 12. Jennifer, can you help us to read verse 12? Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? There came his disciples and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? You know, Jesus saying, his words always provoke people. Die Worte von Jesus provozieren. Full of religion, you will be provoked. Wenn wir voll von Religion sind, werden wir provoziert sein. In den Paroles de Jésus-Christ étaient remplies de provocations, puis si tu es sous la religion, tu vas être offensé. Look at the answer. Schaut euch die Antwort an. Verset 13. And he answered and said, Every plant which my heavenly Father have not planted shall be uprooted up. Let them alone. They be blind, leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus did not go out to beg them. Jesus ist nicht zurückgegangen, sie anzubetteln. To explain, I still say no, but that's not what I mean. Sich zu erklären. Praise the Lord. Hallelujah. Et Jésus-Christ n'est pas allé leur suivre pour leur expliquer ce qu'il a dit. Amen. Amen. Back to verse 11. Verse 11. Verse 11 said man is opposite God. In 11 steht, dass der Mensch das Gegenteil von Gott ist. Verse 11 dit que l'homme est au contraire de Dieu. Amen. Amen. And God is opposite man. Und der Mensch ist das Gegenteil von Gott. Et l'être humain est au contraire de Dieu. What goeth into a man versus what cometh out of a man. Was aus dem Menschen rauskommt, im Gegensatz zu dem, was in einen Menschen einkommt. Donc ce qui entre dans l'être humain, au contraire avec ce qui sort de l'être humain. The outside versus the inside. Das Innere Vergleich zum Äußeren. L'intérieur comparé avec l'extérieur. You know, a man's victory comes from outside. Christ's victory comes from inside. Menschlicher Erfolg kommt von außen, aber der Erfolg von Christus kommt von innen. La victoire de l'homme, ça vient de l'extérieur, mais la victoire de Jésus-Christ, ça vient de l'intérieur. And that is why the Christ in you is your victory. It's coming from inside. Deswegen ist Christus in dir dein Erfolg. Like 3 John said, quickly go to 3 John. C'est pourquoi que Jésus-Christ en toi est ta victoire, parce que ta victoire vient de l'intérieur. Amen. 3 John said, the Christ in you is your victory. Christus in dir ist dein Erfolg. 3 John, it's only one chapter. Jésus-Christ en toi est ta victoire. Verse 2. 3 Jean 1, verset 2. It said, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in good and be in health, even as your soul prospereth. Praise the Lord. Alleluia. It said, You prosper as your inside prosper. Your prosperity come from inside, in Christ's world. In the natural, or in the physical, or in the satanic world, we come from outside. From inside. From outside. Euer Wohlergehen kommt von innen. In der satanischen Welt kommt das Wohlergehen von außen. Et la bonne santé, physiquement, ça dépend de la bonne santé spirituelle. Et c'est comme ça aussi au monde du diable, mais aussi au monde du Christ. In everything, man can only see and walk by the outside. In allem kann der Mensch nur nach dem wandeln, was außen ist. Et l'homme peut seulement marcher à travers ce qui est à l'extérieur. They cannot see the inside. Sie können das Innere nicht sehen. Ils ne peuvent pas voir l'intérieur. The way of 5 senses. Nämlich in 8 von den 5 Sinnen. Faites attention des 5 sens. We quickly go to 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Praise the Lord. Hallelujah. If you read here, you will see what God said to Samuel. Wenn wir das lesen, sehen wir, was Gott zu Samuel sagt. Learn to see more than the outside. Lerne mehr das Innere zu sehen als das Äußere. Apprenez de voir l'intérieur que l'extérieur. Amen. From verse 1. And the Lord said unto Samuel, how long will thou mourn for Saul? Let me see. Is that where I'm going to? Yeah, it's okay. How long will thou mourn for Saul? Seeing that I have rejected him from reigning over Israel. Fill your horn with oil and go, and I will send thee to Jesse, the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord now sent Samuel. He sent Samuel to the house of Jesse to anoint David to become a king. Und er hat dann halt Samuel dahin geschickt, damit er unter den Söhnen von Isai einen König salbt. Et Samuel a été envoyé par Dieu pour aller chez Jesse pour rendre un parmi les fils de Jesse. If you look at here, there are a lot of things to learn here. Es sind sehr viele Sachen, die man hier lernen kann. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre ici. And in verse 2, and Samuel said, how can I go? If Saul hear it, he will kill me. And the Lord said, take an heifer with thee, and say, I am come to sacrifice to the Lord. Verse 3, and call Jesse to the sacrifice, and I will show thee what thou shalt do. And thou shalt anoint unto me him whom I name unto thee. And Samuel did that which the Lord spake, and came to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming, and said, come thou peaceably. Verse 5. And he said peaceably, I am come to sacrifice unto the Lord. Praise the Lord. Okay, let's continue. Sanctify yourself and come with me to the sacrifice. And he sanctified Jesse and his sons and called them to the sacrifice. Verse 6. And it came to pass when they were come that he looked on Eliab and said, surely the Lord anointed is before him. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him, for the Lord seeth not as man seeth. Praise the Lord. Hallelujah. We are to see how the Lord sees. Wir sollten so sehen, wie der Herr sieht. You learn to see how the Lord sees. Du lernst so zu sehen, wie der Herr sieht. Et tu dois apprendre comment Dieu voit les choses. The truth, it is through Christ we see how the Lord sees. Durch Christus sehen wir so, wie der Herr sieht. Et à travers du Christ, on voit comment Dieu voit les He choses. He said, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Again, learn to see more than the outside. Lernt mehr als das Äußere zu sehen. Amen. Et apprenez de voir plus que l'extérieur. Judge by what Christ called the truth. Richte nach dem, was Jesus die Wahrheit nennt, was Jesus die Tatsache nennt. Et juge à travers ce que Jésus-Christ appelle la vérité. Judge by what Christ called victory. richte nach dem, was Christus erfolgt hat. Amen. Example, you know, when we are giving testimony, we judge by what Christ called victory. Amen. Wenn wir Zeugnis geben, dann richten wir nach dem, was Christus Erfolg nennt. I hope you get it. Amen. Quand on donne le témoignage, on juge à travers ce que Jésus-Christ appelle la victoire. Once we are given testimony, we can see if it is of Christ or of the flesh. Wir können sehen, ob das Zeugnis because we know what Christ called victory. And that is what we have to call victory. Oder geistlich ist, weil wir wissen, was der Herr als Erfolg sieht. Und das nennen wir auch Erfolg. Et quand on donne le témoignage, on voit ce que Jésus-Christ appelle témoignage, et c'est à travers de ça aussi on juge. Judge by what Christ called testimony. Richte nach dem, was Jesus Christus als Zeugnis anerkennt. Juge à travers de ce que Jésus Christ appelle témoignage. That's how you see the heart of man. So sehen wir das Herz der Menschen. C'est comme ça tu vois le cœur de l'homme. Amen. You know, once you come to Christ's word, you there are a lot of things to learn. Wenn wir zu Christus kommen, so viele Sachen, die wir zu lernen haben. Amen. Vers Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre. You can see somebody joy if it is of Christ or of the flesh. Du kannst die Freude der Leute sehen, durchschauen, ob sie von Christus ist oder vom Satan. On peut voir si la joie d'une personne est basée sur Jésus-Christ. Amen. You can see people's peace. You can see their heart. Du kannst auf einmal ihr Herz durchschauen, ihren Frieden durchschauen. Et tu peux voir leur cœur ou bien leur paix aussi. Through what gives them peace? Durch das, was ihnen Frieden gibt. Is it Christ or the flesh? Ist Christ oder das Fleisch? Et c'est aussi à travers de ce qui donne ces personnes, cette personne la paix. Est-ce que c'est Jésus-Christ ou la chair? Oh, you know how to see the inside of a man. Wie wir das Innere der Menschen sehen. Comment on peut voir l'intérieur de l'homme? Until you know what Christ called the truth and his fruit, you cannot see the inside of a man. Erst wenn wir wissen, dass Christus die Frucht und die Wahrheit nennt, können wir das Innere der Menschen erkennen. Et jusqu'à ce qu'on comprend ce que Jésus-Christ appelle le fruit et l'intérieur, le fruit de Dieu, c'est là où on ne sera pas aussi capable à juger. Through the fruit of the Spirit, which is Galatians 5:22 and 23, then you can see the heart of a man. Durch die Frucht des Geistes kannst du die Herzen der Menschen sehen. Mm. Et à travers le fruit de l'esprit, on peut voir le cœur de l'homme. Amen. Until you know and understand what Christ called fruit, you cannot see the inside of a man. Wenn du die Frucht des Geistes nicht kennst, was das Jesus Christus Frucht nennt, dann wirst du das Herz der Menschen nicht durchschauen können. Et si tu ne connais pas le fruit de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, c'est là où tu ne serais pas aussi capable à juger cette personne. Through religion, you cannot see the inside of a man. Durch Religion können wir das Innere der Menschen nicht sehen. À travers la religion, on peut pas voir l'intérieur de l'homme. It is only through Christ. Nur durch Christus. We see the inside of everything. Sehen wir das Innere von allem. À travers de Jésus-Christ, on peut voir l'intérieur de l'homme. Praise the Lord. Amen. Let us learn to love whatever Christ has for us. Lass uns lernen, das zu lieben, was Christus für uns hat. Und d'apprendre d'aimer ce que Jésus-Christ a pour nous. Even when it hurts. Auch wenn es schmerzt. Même si ça fait mal. Even when it is painful. Auch wenn es schmerzhaft ist. Even when it is bitter. Auch wenn es bitter ist. Amen. Amen. Even when it is so hard. Auch wenn es hart ist. Amen. Let us learn to love his force. Lass uns lernen, seinen Zwang zu lieben. Und du apprendre à aimer sa force. My prayer. Mein Gebet. Amen. Amen. Christ Jesus forced me to obey you, if it need force. Christus Jesus zwingt mich, dir zu gehorchen, wenn es Zwang kosten wird. Jésus Christ force moi d'obéir, même si ça sera très difficile pour moi. I don't want to do anything outside your voice. Ich will nichts außerhalb deiner Stimme tun. Je ne veux rien faire sans en dehors de ta voix. I don't want to do anything outside your will. Ich will nichts außerhalb von deinem Willen tun. Je ne veux rien faire en dehors de ta volonté. I don't want to do anything after your plan and your purpose for me. Nichts nach was nicht nach deinem Plan und nach deinem Zweck ist für mein Leben. Je ne veux rien faire en dehors de ton plan pour ma vie. Because I know your thought towards me. Is the thought of good and not of evil. Amen. Denn ich weiß, dass die Gedanken, die du für mich hast, gute Gedanken sind und nicht Gedanken des Übels. Amen. Jeremiah 29, verse 11. Jeremiah 29, verse 11. Are we there, please? He said, for I know the thought that I take towards you. Said the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thought of peace and not of evil. To give you an expected end. Praise the Lord. Hallelujah. It's better he force you than he don't leave you to go to hell. Besser wenn dich zwingt, als wenn dich einfach in die Hölle laufen lässt. C'est mieux que Jésus-Christ te force que tu pars faire. If it will take force for me to obey you, Lord, force me. Wenn es Zwang kostet, um dir nachzufolgen, Jesus Christus, dann soll es mit Zwang passieren. Et si j'ai besoin de la violence pour que je te suive, tu dois me forcer, Seigneur. I don't want to hear and obey any voice that is not your voice. Ich will nicht irgendeiner Stimme gehorchen, die nicht deine Stimme ist, Jesus Christus. Et je ne veux pas entendre une voix qui ne vient pas de toi, Seigneur. Help me to hear your voice alone. Amen. Hilf mir, deine Stimme allein zu hören. Aide-moi d'entendre ta voix. And obey your voice alone. Und deiner Stimme allein zu gehorchen. Et d'obéir à ta voix. No matter how painful it is. Egal wie schmerzhaft es ist. Même si c'est difficile. 1 Samuel 8. Let's go to 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please, 1 Samuel 8 should be your homework. Amen. 1 Samuel 8 soll eure Hausaufgabe sein. Amen. 1 Samuel 8, 1 to the end. 1 Samuel 8. We have time to finish it today. Amen. 1 bis zum Ende. 1 Samuel 8. Ah, jusqu'à la fin, c'est notre devoir pour la maison. Amen. Amen. From one. Eins. And it came to pass, when Samuel was old, that he made his son judges over Israel. Are you getting something here? Amen. I hope you're understanding it. Mm. Verse 2. Zwei. Now the name of his firstborn was Joel. And the name of the second was Abia. They were judges in Beersheba. Verse 3. And his sons walked not in his ways. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that the father belonged to the true God. Der Vater hat zum wahrhaften Gott gehört, aber seine Kinder nicht. Be careful. Wir müssen uns in Acht nehmen. Le père Samuel appartenait au vrai Dieu, mais les enfants n'appartenaient pas au Dieu, à Dieu. Instead of having children that will not follow Christ, no need to have any. Anstatt Kinder zu haben, die Christus nicht folgen, dann will ich lieber gar keine. Das brauche ich nicht. Au lieu d'avoir des enfants qui ne suivent pas Jésus-Christ, c'est mieux de ne pas avoir des enfants. It's better you live like Paul. Dann lebe lieber wie Paulo. Are you getting it? C'est mieux que tu vis comme Paul. Amen. Amen. Because you will not be happy to see them in hell. Denn es wird dir nicht gefallen, sie in der Hölle zu sehen. Parce que ça va pas te plaire de le voir en enfer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Samuel was a man of God. Samuel war ein Mann Gottes. Samuel était un enfant de But Dieu. The children were not. Aber seine Kinder waren es nicht. Und das ist eine große Botschaft. Et mais les enfants n'étaient pas des enfants de Dieu. C'était un grand message ici. That, it means that you belong to Christ does not mean your children belong to Christ. Das heißt, dass du zu Christus gehörst, bedeutet nicht, dass deine Kinder zu Christus gehören automatisch. Seulement parce que toi tu appartiens à Jésus-Christ, ça ne veut dire pas que Jésus, tes enfants appartiennent aussi à Jésus-Christ. It means salvation is personal. Das heißt, Errettung ist persönlich. Ça montre que le salut est personnel. Everyone is going to stand before Christ. Jeder wird selbst vor Christus gerade stehen müssen und Rechenschaft schuldig sein. Et tout le monde va aussi être devant Jésus-Christ et donner. Verse 3. And his sons walked not in his ways, but turned aside afar luxury, and took bribes, and perverted judgments. Verse 4. Verset 4. Then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah and said unto him, Behold, as thou art old, and thy sons walk not in your ways. Now make us a king to judge us like all the nations. Praise the Lord. Amen. These people were already having a king, but it was a supernatural king. Diese Leute hatten schon einen König, aber es war ein übernatürlicher König. Le peuple, ces gens-là avaient déjà un roi et cet roi a été un roi surnaturel. You can see they were desiring what those people were desiring. Ihr könnt sehen, dass sie aber don't desire what other people desire. Don't desire what they desire. Wünsche nicht das, was sich andere Menschen wünschen. Et les gens-là ont désiré ce que le monde désire. Et toi aussi, tu dois jamais désirer ce que le monde désire. Praise the Lord. Amen. He said, but the thing displeased Samuel. Samuel did not like it. Just like so many things here, I don't like it. Amen? Amen. Because it's against Christ. Und Samuel hat diese Frage, hat diese Bitte gar nicht gefallen. Genauso wie mich hier in der Gemeinde manche Dinge nicht passen, nicht gefallen, wenn sie von Christus, nicht von Christus sind. Et la demande des gens, de ces gens-là, Samuel n'a pas aimé. Comment si je n'aime pas beaucoup de choses qui se passent ici, qui sont contre Jésus-Christ? Verset 6 again. He said, but the thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. Just like I go to the Lord. Genau wie ich zum Herrn gehe. When something is happening. Wenn etwas passiert. When I see things. Amen. All the time. Comme Samuel, moi si je pars vers Dieu pour lui demander des choses, si quelque chose se passe. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Praise the Lord. Hallelujah. They thought they were rejecting Samuel. Sie dachten, dass sie Samuel verweigern. Ils pensaient qu'ils rejetaient Samuel. You know, rejecting is rejecting Christ. Mich zu verweigern, dass sie Christus verweigern, das weiß ich. Wenn du mich rejetest, das bedeutet, dass du Jesus Christus rejetest. And that's why when people are rejecting me, I don't pity them. Wenn die Leute mich verweigern, habe ich Mitleid mit ihnen. C'est ça pourquoi si les gens me rejette, j'ai pitié avec eux. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if Samuel tell them that you are rejecting God, they will never even believe him. Wenn Samuel sagen würde, ihr verweigert Christ. But God is saying, you are not the one they are rejecting, but it's me. Na Gott sagt ganz klar, du bist nicht derjenige, den sie gerade verworfen haben, sondern mich haben sie verworfen. Et les gens ne peuvent pas croire quand on dit que vous rejetez pas l'homme, mais Dieu, mais même Dieu lui-même, il a dit ça dans ce passage. Praise the Lord. Hallelujah. You can see what they were doing here before mine, it was perfect. It was good. Because they could see that who is going to lead them? Corrupt people? Are you getting it? Because they know if you are, they were full of five senses. Menschlich gesehen war es richtig, was sie getan haben, dass sie sich gedacht haben, ja, wer soll uns leiten? Sollen es irgendwelche korrupten Leute tun? Sicherlich nicht. Also brauchen wir jemand anderes. Wir brauchen einen Menschen, der uns leitet und dem man vertrauen kann. Aber es war voll von fünf Sinnen geleitet. Et pour les gens, ce que le peuple d'Israël voulait, ce n'était pas quelque chose du mal, parce qu'ils pensaient que s'ils ont un roi physique, ou bien quelqu'un qu'ils peuvent toucher, ou bien voir avec leurs cinq sens, c'est quelque chose de normal. Mais c'était clairement contre la volonté de Dieu. You know, before man, they were taking the right decision. Before God, before religion, they were taking the right decision, but not before God. Für Religion haben sie die richtige Entscheidung getroffen, aber nicht vor Gott. Et pour la religion, ils ont pris la bonne décision, mais pas devant Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Should never be what man religion called good. that you call good. Wir sollten niemals das gut nennen, was Religion und Menschen gut nennen. Wenn wir mit ihnen die gleiche Meinung haben, müssen wir unsere Meinung hinterfragen. N'appelle pas ce que la religion appelle bon, que toi aussi tu l'appelles bon, parce que tu dois jamais avoir la même pensée avec les gens religieux. Allow what Christ call good to be what you call good. Lass zu, dass das, was Christus gut nennt, gut ist. Appelle ce que Jésus-Christ appelle bien, que ça soit aussi bien. We don't see people, we see Christ. Wir sehen nicht Menschen, sondern Jesus Christus. On ne voit pas les gens, mais on voit Jésus-Christ. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, here they were seeing the people. Hier haben sie die Menschen gesehen, auf Menschen gesehen. They were seeing Samuel, they were seeing his sons. Sie haben Samuel gesehen und seine Söhne. Ici, les gens ont vu Samuel et ses fils, ils ont vu l'être humain. They were unable to see the true God. Sie waren nicht in der Lage, den wahrhaftigen Gott zu sehen. Ils n'étaient pas capables de voir le vrai Dieu. Their five senses were working. Ihre fünf Sinne waren am Werk. Leurs cinq sens travaillaient. Under five senses you can never see the true God. Aber unter den fünf Sinnen wirst du den wahrhaftigen Gott niemals sehen können. Sous les cinq sens tu peux jamais voir bien connaître. Amen. They were comparing themselves to the other nations. Sie haben sich verglichen mit den anderen. They have king. We also want to have king like them. Sie haben einen König. Wir wollen auch einen König haben. Ils se sont comparés avec les autres pays. Eux ils ont un roi. Nous aussi on veut avoir un roi. What you see will direct your decision. Das, was du siehst, wird deine Entscheidung kontrollieren. Et ce que tu vois, ça va diriger tes décisions. Amen. Mm. You can see, there we are seeing Samuel and his sons. Sie haben Samuel und seine Söhne and it was directing their decision. Und das hat ihre Entscheidung geleitet. It made them to reject the true king. Und es hat dafür gesorgt, dass sie den wahrhaftigen König verweigert haben, den übernatürlichen König. Et le peuple Israël, ils ont vu Samuel et ses fils, et ils étaient guidés par leurs cinq sens, c'est pourquoi ils ont pris la décision dans la chair. You will get the results of what. Let me put it this way. You will get the result of your decision. Du wirst die Resultate deiner Entscheidung bekommen. Et tu vas prendre aussi les résultats de tes décisions. You know, like Adam and Eve, they took decision not to believe the true God. Genauso wie Adam und Eva, sie haben sich entschieden, dem wahrhaftigen Gott nicht zu glauben. Comme Adam et Eve, ils ont pris la décision de ne pas croire le vrai Dieu. They believed the lies of Satan. Sie haben den Lügen des Satans geglaubt. Ils ont cru les mensonges du diable. And the result was death. Und das Resultat war Tod. Le résultat était la mort. How I wish God forced them to continue to believe him. Wie ich mir doch wünschen würde, dass Gott sie gezwungen hätte, ihm zu glauben. Et ça sera mieux si Dieu utilisait la force ou la violence pour les. Amen. Forcer. You know, so also here. You know how I wish God forced them here in 1 Samuel 8 that I must be your king, no matter what. Und wie ich mir wünschen würde, dass er auch hier in 1 Samuel gesagt hätte, ey. Ich muss euer König sein und ich bleibe euer König, egal was, ob es euch passt oder nicht. Et vaut mieux que Dieu dit que c'est mieux que je sois votre roi, parce que si je suis pas votre roi, la mort vous attend. Praise the Lord. Hallelujah. Please read it on your own. Amen. Bitte allein noch mal. Amen. C'est ça la maison. You know, the Lord said to Samuel, hear their voice, obey their voice, give them what they want, but tell them what it is. What is coming? What they are going to receive? What they are begging for? What they are desiring? But they never care. They said, "That's what we want." Der hat zusammen gesagt, okay, hör auf ihre Stimme, tu das, was sie sagen, tu das, was sie wollen, aber sag ihnen, was es für Konsequenzen mit sich bringen wird. Aber dennoch haben sie darauf bestanden, ihren Willen durchzusetzen und den Willen des Herrn zu verweigern. Dieu a dit, écoute et accepte leur décision, mais ça ne veut dire pas que la mort ne les attend pas. Just like when your things happen, you know things happen. You go to your mother and warn her and say, tell her what you are. The decision you are taking is death. But they never listen. Genauso wenn du mit Geschwistern an Christus redest, mit Leuten, mit Familie. und ihnen ganz klar sagst, deine Entscheidung wird in den Tod führen. Aber sie wollen es nicht glauben, sie wollen ihren Willen durchsetzen. Et c'est comme si quand toi tu prêches aux autres, puis tu leur dis de se soumettre à Jésus-Christ, puis ils refusent. C'est comme ça aussi, c'est comme on vient de dire ici. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Anytime I hear these supposed to be God's children complaining of God forcing them, you know, I never force you. It's Christ that is forcing you. If you even call it force. Ich bin nicht die Person, die euch zwingt, sondern es ist dann Christus, die euch zwingt. C'est pas moi la personne qui vous force, mais c'est Jésus-Christ qui vous force. You know, when I hear anytime I hear about force, I always go to the Lord and say, you know, just of recent, I went to him. I said, am I really forcing? He said it could have even. He said to me, he said it could have even be better if I even forced him. He said if I forced Barbara to come and live in Muchinglaba, what happened to her will not happen to her. He said, but I left her to take decision by herself. Are you getting it? Und ich habe auch den Herrn gefragt, zwinge ich die Leute? Bin ich da zu krass drin? Aber er hat auch gesagt, nee. Es wäre sogar besser, wenn du zwingen würdest, weil hättest du Barbara gezwungen, hier zu wohnen in Schönertbach, wäre das nicht passiert. Quand les gens parlent de la force, je demande toujours Dieu si c'est vrai, si je force les autres. Après, Dieu m'a dit que ça serait même mieux si tu forçais les autres, parce que si par exemple tu voulais forcer aussi Barbara là, elle ne voulait pas, tu voulais la forcer de venir ici à Monsieur là-bas, là tu ne voulais, elle ne voulait pas vécu ce qu'elle a vécu. You know, just like here. You know, he did not force them. He just left them. Hier hat sie nicht gezwungen, er hat sie einfach dann gelassen. Mm-hmm. Et comme aussi ici dans ce passage, il n'a pas forcé le peuple Israël, il a même accepté leur décision. You know, if Samuel had forced them, they will not even believe that it's God that is forcing them. They will say it's Samuel that is forcing them. Wenn Samuel sie gezwungen, I don't know if you are getting it. Dann hätten sie gesagt, so they believe I'm the one forcing them. Hätten sie nicht geglaubt, dass es Gott ist, der sie durch Samuel hindurch zwingt. Sie hätten auch gesagt, ja, Samuel, der übertreibt, der schiebt Filme, der will uns nicht in Ruhe lassen, soll sich um sein eigenes Zeug kümmern, der hat auch seine Söhne, der soll sich mal lieber darum kümmern als um uns. Aber genauso sagen sie es auch bei mir, dass ich sie anscheinend zwinge, dass es nicht der Herr ist, der durch mich wirkt. Et dans ce passage, on peut aussi voir que Samuel n'est pas en train de forcer le peuple Israël, plutôt même il est en train d'accepter leur décision pour qu'ils ne disent pas après pourquoi Samuel est en train d'utiliser la violence contre nous, pourquoi il commence à nous forcer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We never, you know, God's children, we never do things without the Lord being involved. Wir Kinder Gottes tun nie Dinge, ohne dass der Herr involviert ist. Nous, on ne fait rien sans que Dieu y est involvé. Let us learn to accept and rejoice, even when it seems it is false. Lass uns lernen, uns zu freuen und zu akzeptieren, selbst wenn es aussieht wie Zwang. Et on doit s'efforcer d'avoir la joie, même si c'est comme la force. Amen. Amen. Never to complain. Dass wir niemals uns beschweren. On doit jamais se plaindre. He hates complaining. Denn er hasst es, wenn wir uns beschweren. Let's go to 1 Corinthians 10. 1. Korinther 10. Il déteste quand se plaint. Praise the Lord. Hallelujah. Go to 1 Corinthians 10. 1. Korinther 10. 1. Korinthians 10. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mm. 1 Corinthians 10. Look at verse 10. Verse 10. He said, neither murmur ye, as some of them also murmur, and were destroyed of the destroyer. He hates murmuring. Er hasst murren. You know what is murmuring? In the test, the concept planned. Amen. Amen. Let us read it from verse 1, this very chapter, 1 Corinthians 10. Look at from verse 1. 1 Corinthians 10, verse 1. He said, moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. You know when? this happened when they were under the cloud, when they passed through the sea. Ihr wisst, als Moses and others. Sie unter der Wolke waren und durch das Meer hindurchgegangen sind, als die Kinder Israels aus der Gefangenschaft der Ägypter befreit worden sind. Et on connaît l'histoire du peuple Israël qui a été délivré d'Égypte. You know, he called that baptism. He said they were baptized under Moses. Look at it. Er nennt das eine Taufe, dass sie getauft wurden unter Mose. Et si on peut voir que la Bible appelle cette provenant un baptême. You can see baptism is victory. Ihr seht, was, Taufe ist Erfolg. Le baptême, ça veut dire toujours la victoire. Are you getting a place? Mm-hmm. If you say, if you are getting a seat, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Verse 2. Spire. And we are all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. We are baptized unto the Holy Spirit. Wir sind jetzt getauft im Heiligen Geist. Amen. Nous sommes baptisés au Saint-Esprit. Amen. Verse 3. And did all eat the same spiritual meat. Verse 4. 4. And did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them. And that rock was Christ. Amen. Oh, he has been there from the beginning. Er war von Anfang an da. Praise the Lord. Amen. You know, the Lord never gives us anything natural. They are spiritual, they are supernatural. Gibt uns übernatürliches. Dieu ne nous donne rien naturel, nous donne seulement des choses surnaturelles. That's why he hates expectation. Deswegen hasst er Erwartungen. C'est ça pourquoi il déteste les attentes. Because if you are expecting, you expect natural. Aber wenn du Dinge erwartest, dann erwartest du das Natürliche, du unterschätzt ihn. Parce que si tu attends quelque chose, tu attends toujours les choses naturelles. He never gave us anything natural. He gave whatever he gives, they are supernatural. Weil unsere Erwartung kann dem niemals gerecht werden, was der Herr für uns hat, weil das, was der Herr für uns hat, übernatürlich ist. Et c'est pourquoi on ne doit pas attendre les choses parce que nos attentes sont très souvent naturelles et puis ça peut jamais arriver à ce que Jésus-Christ a planifié pour nous parce que tout ce qu'il nous donne c'est toujours surnaturel. You can see why he does not want you to expect. Deswegen soll man jetzt erwarten. Don't believe you have him already. Glaub, dass du ihn schon hast. Et c'est pourquoi il ne veut pas que tu attends quelque chose. Toi, crois seulement que tu l'as. If you are expecting, you will fall into the flesh. Wenn du erwartest, wirst du ins Fleisch fallen. Si tu attends quelque chose, tu vas tomber dans la chair. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Verse 5. He said, but with many of them, God was not well pleased. For they were overthrown in the wilderness. Verse 6. Now these things were our example, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Is somebody getting something here? Mm. Praise the Lord. Mm. You know how, you know, so we just read Samuel, 1 Samuel. Yeah, you know, they were lusting after evil things. They were lusting to have king, just like other people. Genauso wie wir auch eben in 1. Samuel gelesen haben, dass sie eine Begierde hatten, eine bösartige Begierde nach einem irdischen König, so wie die Heidenvölker. Et c'est comme on vient de lire aussi 1. Samuel, où les gens ont désiré des choses mauvaises, comme par exemple un roi naturel. What are you lusting to have? Wonach, was begehren wir? Qu'est-ce que tu désires? Praise the Lord. Hallelujah. You should never lust after anything. Du solltest niemals etwas begehren. Tu dois jamais désirer quelque chose. He said now, verse 6 again, look at it. He said now, these things were our examples to the intent. We should not lust after evil things. As they also lost it. You know what? Lusting after things. Nach Dinge zu begehren. You can see it, how evil it is. Ihr seht, wie bösartig das ist. Lusting to have husband, to have money, to have. Ein Ehemann zu begehren, Geld zu begehren. Amen. Lusting to have things. Dinge zu begehren. Désirer d'avoir un homme, une femme, l'argent, bien des choses en général. Verse 7. Verse 7. He said, neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let, verse 8, please. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 330,000. Verse 9. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpent. Don't tempt Christ, please. Amen. Then the verse 10 again. Neither murmur ye, as some of them also murmur, and were destroyed of the destroyer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. How I wish he forces us to do things. It could have even been better for us. Wenn er uns doch zwingen könnte, Dinge zu tun, es wäre besser für uns. Je préfère même que Dieu nous force. Ça voulait être même mieux pour nous. Amen. Amen. If I have forced somebody here, you know, she will not even see it as Christ forcing him or her. But she will see it as the flesh forcing him or her. Let us see it. That anytime the Lord is speaking to us, let us believe that this is coming from the Lord. Amen. Und hätte ich diese Person der Gemeinde gezwungen, hätte die Person gedacht, dass das Fleisch sie zwingt. Und nicht, dass Christus sie zwingt. Deswegen sollen wir bitte immer sehen, dass es Christus ist, der durch uns hindurch wirkt. Et si je force une personne ici dans cette église, cette personne ne voulait pas comprendre que c'est Jésus-Christ qui corrige cette personne. C'est ça pourquoi nous devons aussi comprendre que quand nous sommes corrigés, c'est Jésus-Christ qui nous corrige. Anything false in the natural world is always evil. You know alles, that. Was Zwang many of you know that? In der Welt wird immer als böse bezeichnet. Amen. Mm-hmm. Anything false in the natural world is always evil. Alles, was mit Zwang zu tun wird, in der natürlichen Welt immer als böse betitelt. La violence au monde naturel c'est toujours mauvais. But not in Christ's world. Aber nicht in der Welt von Christus. Mais pas au monde du Christ. Once it comes to Christ's world, anything false is victory. Mm-hmm. Wenn es um Christus geht, ist alles, was Zwang angeht, Erfolg, weil er dich liebt. Donc au monde du Christ, quand Jésus-Christ utilise la violence, c'est parce qu'il t'aime. It will help you not to fall into temptation. Es wird euch helfen, nicht just like some have already fallen into temptation here and are gone. So wie viele schon gefallen sind. Amen. Amen. Comme aussi beaucoup les gens sont tombés dans la tentation. Amen. Amen. You know, if God has forced them in 1 Samuel 8 to continue to be their king, they could have not even fallen into the trap of King Saul. King Saul really dealt with them. Amen. Und, he dealt with them. Wäre Gott ihr König geblieben, dann hätte König Saul, der König, den sie sich nämlich halt gewünscht haben, hätte ihnen das Leben dann nicht zur Hölle gemacht. Si Samuel voulait utiliser aussi la force sur le peuple d'Israël, il ne voulait pas aussi vécu ce qu'ils ont vécu avec le roi Saül. You cannot compare natural king to supernatural king. Du kannst natürlichen König nicht mit dem übernatürlichen König vergleichen. Amen. Vous ne pouvez pas comparer un roi surnaturel avec un roi naturel. Amen. You cannot compare the natural correction to supernatural correction. Eine natürliche Belehrung mit einer übernatürlichen. Vous ne pouvez pas comparer la correction naturelle avec la correction surnaturelle. So also you cannot compare natural force to supernatural force. Du kannst auch natürlichen Zwang nicht mit übernatürlichen Zwang vergleichen. Vous pouvez pas aussi comparer la violence naturelle et la violence surnaturelle. If man is forcing you, it's coming from flesh. If Christ is forcing you, it's coming from the Holy Spirit. Wenn Christus euch zwingt, kommt es vom Heiligen Geist. Wenn der Mensch euch zwingt, kommt es vom Fleisch. Et si l'homme te force, ça vient de la chair, mais si Jésus-Christ te force, ça vient du Saint-Esprit. The supernatural king wanted to be their king. They said no. Der übernatürliche König wollte ihr König sein, aber sie haben Nein gesagt. Le roi surnaturel voulait être le roi de, du peuple. What Israel, about you? Refusé. Was ist mit dir? Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? They said no. What about you? Sie haben nein gesagt. Was sagst du? Ils ont refusé, mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? They said no because of what they don't like. Sie haben nein gesagt wegen dem, was ihnen somebody nicht passt. Gets in it. Ils ont refusé à cause de ce qu'ils n'aiment pas. You know, somebody stop here because of what she does not like. Dort haben die Gemeinde verlassen wegen denen, was that was happening wegen here. Sachen, die ihnen nicht gepasst haben. Il y a quelqu'un qui a refusé de continuer avec l'église parce qu'il y avait des choses qu'elle n'aimait pas. We don't do what we like here. Wir tun nicht das, was uns hier gefällt. On ne fait pas ce qu'on aime. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Just like they said no because of what they don't like. Genau wie sie nein gesagt haben zum Willen Gottes, wegen dem, was sie nicht ministry. Amen. Amen. They saw what they don't like is Samuel's ministry and they said no. Sie haben etwas gesehen, was sie in Samuels Gemeinde nicht, was sie nicht Samuels Dienst nicht gepasst hat und deswegen haben sie nein gesagt. Comme si le peuple Israël n'a pas aimé ce que Samuel a fait, c'est pourquoi ils ont refusé le chemin de Samuel. What did God say? Yeah, God said they did not reject you, they reject me. Was hat Gott gesagt? Sie haben nicht dich verweigert, sondern mich verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Pourquoi Dieu a dit qu'ils n'étaient pas rejetés, mais ils m'ont rejeté. Please, if you have to, read the book of Jonah also. Lies bitte Jonah auch. Amen. Amen. Jonah 1 to the end. Jonah 1, chapter 1 to the end. And then Jonah 3. Very interesting. If you isolate 4 chapters or so, let us go through some before we close. Amen. Jonah. Huh? Go to Jonah. Huh? Kapitel oder Vers? Jonah Kapitel 1 und Jonah Kapitel 3. Jonah. If you have time, it's not long because you can just go through, just lie down on your bed or look for a place to sit and just go through. The Lord will really speak to you. On va lire Jonas chapitre 1 et à la même, vous pouvez lire aussi 1 et 3. Amen. Amen. You can see that God forced somebody there. Is it God had jemand gezwungen? Ici on peut voir que Dieu a utilisé la violence. Amen. Amen. God sent this man a message. Gott hat diesen Menschen eine Botschaft geschickt. Dieu a envoyé les gens un message. He refused to go for the message. Aber er hat sich geweigert, diese Botschaft auszurichten. Et Jonas a refusé de partager ce message. And God had to force him. Diese Botschaft zu verkündigen und Gott musste ihn dann zwingen, sie zu verkündigen. Et c'est pourquoi il a été forcé par Dieu. First of all, let's read some places in chapter 1. Jonah 1. He said, now the word of the Lord came unto Jonah, Merci the son of Amittai, saying, verse 2, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Go and warn them against what they are doing, that I don't like it, that they should repent. Amen. Amen. Praise the Lord. Just like, you know, when things happen here, God warns us. He sends us. If you allow him to warn you, he warns you. And if you repent, you are welcome. But if you say no, and you know, then it's over. Amen. Wenn du zulässt, dass er dich belehrt, dann ist es in Ordnung. Aber wenn du diese Belehrung verweigerst, dann ist es vorbei für dich. Er wird dich in deinen Willen laufen lassen. Et si tu acceptes la correction de Dieu, là, il va te rendre grâce. Mais si tu refuses à accepter sa correction, là, c'est fini pour toi. You know, something happened. Somebody happened, you know. And we found her. We phoned her and said, you know, the Lord was the one that said to me that I should send 2 people to her to go and speak to her. But she said no. Und amen. Auch in der Gemeinde. That's why she's no longer welcome here in this ministry. Und auch in dieser Gemeinde hat jemand gesagt, dass die She'll never step here. Hat diese Person gesagt, she can go to other ministry. She can look for a living ministry to go to. Die Person hat gesagt, dass sie die Gemeinde verlässt und daraufhin hat mir ein Heiliger Geist gesagt, ich soll zwei Leute zu ihr schicken, die mit ihr darüber nochmal reden sollen, aber sie wollte diese zwei Personen nicht anhören und deswegen ist sie auch in dieser Gemeinde nicht mehr willkommen. Wenn sie Buße tut, praise the Lord, aber dann soll sie sich bitte eine andere lebendige Gemeinde suchen, nicht diese. Et c'est pourquoi aussi le Saint-Esprit m'a dit que deux personnes doivent aller chez elle pour prêcher, mais elle a refusé. Et c'est pourquoi elle n'est plus ici, elle ne doit plus venir ici dans cette église, elle doit chercher une autre église. You know, the problem with this ministry is that it's a living ministry. It's not a religious ministry. A religious ministry, the people, they can go to hell, it's their business. People come and go as they like. But here it's about what Christ desires. And that's why, you know, it has to be Christ. Or we do it, if we want to do it the other way, then we do it the other way. We cannot bring both sides. Are you getting it? Die Sache ist einfach, dass das Problem ist, dass hier eine lebendige Gemeinde ist und deswegen können wir die Sachen nicht so machen, wie es den Menschen gefällt. Wir müssen die Sachen so machen, wie Christus es will. Und wenn wir müssen entscheiden, ob wir es auf die religiöse Weise machen oder ob wir es auf die Weise, wie viel Christus machen. Wir können es nicht vermischen. Et le problème est que cette église est une église vivante et c'est pourquoi tout ce qu'on fait, on ne fait pas ça à travers l'intelligence de l'homme, mais à travers le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi les choses fonctionnent différemment comparé avec comment les autres églises le font. You know, in a living church, it doesn't matter how many people. In religious churches, they are looking for quantity. Are you getting it? Yeah, we are looking for Christ. It's all about Jesus. In einer lebendigen Gemeinde können die Leute reinkommen, können die Leute kommen und gehen, wie sie lustig sind. Es ist egal, ob sie alle in die Hölle gehen, Hauptsache die Stühle sind alle voll und besetzt. Und der Pastor kriegt sein Geld und seine Aufmerksamkeit. Und in einer lebendigen Gemeinde ist das aber nicht der Fall, da geht es um Jesus Christus. Et dans les autres églises, on peut voir que c'est la quantité qui compte plus que la qualité. C'est pourquoi ici les choses fonctionnent aussi différemment, parce que aux autres églises, dans les autres églises, les gens ne se concentrent pas ou ne s'intéressent pas pour ton salut, mais ici, c'est le salut qui est dans la première place. Amen. Amen. You know, they said one day when we say something and we say no, and they have to go. Yes, because it's Christ. It's based on Christ. You cannot serve God and mammon. You cannot be in two places at the same time. It has to be Him alone. If you are not ready to choose Him, it's better you go the other way. Und Leute sagen und reden vielleicht schon darüber, dass wir hier Leuten immer vor ein Ultimatum stellen. Aber das ist halt so. Entweder heiß oder kalt. Du kannst nicht lauwarm sein. Mm-hmm. Entweder entscheidest du dich für Christ oder gegen ihn. Und wir nehmen dir diese Entscheidung gerne ab. Il y a peut-être les autres gens qui disent the book of Revelation. Just quote. Et les autres gens disent peut-être pourquoi vous êtes peut-être les gens disent que vous êtes en train de forcer les gens de se décider, mais c'est correct parce que ici c'est oui, soit tu choisis Jésus-Christ ou bien tu pars. You know the book of Revelation. The Lord said if you are not hot or cold, I will spit you out. You cannot be both. In Offenbarung steht, dass entweder bist du heiß oder kalt. Wenn du lauwarm bist, würde ich dich ausspucken, ausspeien, sagt er. Du kannst nicht beides sein. Im Livre de Apocalypse, Jesus Christ dit que soit tu es chaud ou bien tu es froid, mais tu peux être tiède. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This book of Jonah is interesting. Amen. Und die Geschichte von Jonah ist sehr interessant. Le livre de Jonas est très intéressant. Dernier verset. Look at verse 3. Vers 3. He said, but Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Can somebody run from Jesus? Kann jemand von Jesus wegrennen? From the Lord God. Nobody. I went down to Joppa. And he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof and went down to it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then all of them, they were in panic, and they were now looking for what the problem was. Die Leute waren dann in Panik und wollten dann wissen, was los ist, weil dieser Sturm auf einmal aus dem Nichts kam und das ist nicht normal für diese Zeit. Und deswegen haben sich die Schiffsleute gefragt, was geht hier ab, wo ist das Problem? Et si on lit par exemple ces versets 4, on peut voir que à cause de ce vent violent, on peut voir comment les gens ont été confus, puis se sont demandé d'où est-ce que le vent vient, puis qu'est-ce qui se passe, parce que c'était pas normal que le vent souffle très fort. Amen. Amen. Ah, praise the Lord. Hallelujah. You know, at the end, they threw Jonah into the sea. Und am Ende haben sie Jonah ins Meer geschmissen. Et à la fin, ils ont jeté Jonas dans la mer. Amen. Amen. Then in verse 2, because of time, we are almost closing. Look at chapter 2. Jonah 2, chapitre 2. Here, Jonah was already inside the fish. Und hier war Jonah in einem Fisch, im Bauch von einem Fisch, weil die Schiffsleute haben ihn rausgeschmissen, weil sie erkannt haben, dass Jonah das Problem ist, dass das der Grund ist, weshalb es stürmt. Und sie haben ihn vom Schiff geschmissen, damit der Sturm aufhört. Und als Jonah rausgeschmissen wurde, wurde er von einem riesigen Fisch verschlungen. Et quand les gens ont reconnu que c'est Jonas qui est donc la cause pour ces vents violents, ils ont jeté. Ils ont jeté Jonas dans la mer et il est entré, il a été avalé par un grand poisson. No, Jonah 1. Now, let's read just 17, verse 17 of Jonah 1. Jonah 1, verse 17. He said, now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Praise the Lord. In der deutschen Version ist es Jonah 2, Vers 1. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jonah verschlingen sollte, und Jonah war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. In verse 1 of chapter 2, it said, then Jonah prayed unto the Lord, his God, out of the fish belly. Then let's go to chapter 3. Und Jonah betete aus dem Bauch des Fisches zum Herrn. Okay, but before chapter 3, verse 10 of chapter 2, look at it. Jonah 2, Vers 10. Jonas 2, verset 10. He said, and the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Okay. In der deutschen Version ist es Vers 11. There's nothing you cannot speak to. Und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jonah ans Land. Jonas 2, verset 11. Sur un ordre du Seigneur, le poisson rejeta Jonas sur la terre ferme. Remember, Jesus spoke to the fig tree. And now, you know, he spoke to fish. There is nothing that can, you know, once they hear his voice, they know that he's the one speaking. Amen. Und Jesus hat auch zum Feigenbaum gesprochen. Er musste ihm auch gehorchen. Und genauso hat hier Gott zum Fisch gesprochen, ihm geboten, Jonah zu verschlucken, ihn wieder auszuspucken. Alles. Did not say eat him. He said, what? Und er hat gesagt, du sollst ihn nicht fressen, sondern einfach nur verschlucken und mitnehmen und dann ausspeien, dort, wo ich ihn hinsende. Und das zeigt auch wieder, dass alles auf dieser Welt, alles, also all seine Schöpfung ihm gehorcht. Et même Jésus-Christ, il a parlé aussi au figier, puis ça réagit aussi, même ici aussi, on peut voir comment Dieu a donné l'ordre aux poissons, et puis on peut voir comment même donc la nature et tout réagit quand Dieu parle. You know, it's all fish to Lufthansa. The fish will get it. Seine Fluggesellschaft. Amen. You don't need plane. You don't need any ship. Just to go into the belly of it, go and vomit you there. Du brauchst kein Schiff, du brauchst kein Flugzeug, einfach in diesen Fisch und dann wirst du da sein, wo ich dich haben will. Et Dieu a dit, tu n'as pas besoin d'un avion, mais d'un poisson qui va te vomir après. Then in chapter 3, it said in verse 1 and 2, and the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Jonah 3, Vers 2, Amen. Mach dich auf, geh nach Nineveh, in die große Stadt, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Jonas 3, verset 2. Debout, pars pour Nineveh, la grande ville, et vas-y attendre le message dont je te charge. You know, Jonah rose up and now obeyed the voice of the Lord. Und Jonah in Nineveh hat dann, went to preach to them, and they repented. Jonah hat dann der Stimme des Herrn gehorcht und ist dann hingegangen und hat dann gepredigt. Und die Leute haben aber Buße getan und Jonah war deswegen wütend. Et quand Jonas est allé prêcher, les gens se sont repentis et puis Jonas après il était fâché. You know, people, there are people that once they speak, they always want it to come to pass. I don't want what I speak to, or what if the Lord reveals things to me, if they are evil, I don't want it to come to pass. Mm. Are you getting it? Mm. The Lord sent this man to Nineveh. He said, go and preach to them that if they don't repent, I will destroy them. This man said, I will not go because once I preach it to them, they are going to repent. And the Lord will not destroy them. And they will not be thinking that the Lord did not send me. Mm. That nothing happened. Und I don't know if you get it. Wir dürfen nicht vergessen, that was the problem here. Jonah wollte am Anfang nicht diese Reise antreten, weil er wusste, dass wenn ich jetzt da hingehe und den Leuten sage, tut Buße, sonst wird euch Gott zerstören. Und diese Menschen tun dann Buße und es passiert nichts. Wenn die doch denken, dass das nur ein Zufall war und dass ich gar nicht von Gott gesandt bin und dass das, was ich gesagt habe, einfach nur zufällig eingetroffen that ist. Is Zufall. Weil ich ja weiß, dass Gott ein gnädiger Gott ist und er wird es halt nicht machen. Deswegen hat er sich geweigert und gesagt, nee, ich gehe da nicht hin, weil... You are not going to destroy them. You are merciful God. It's in chapter 4 here. Als Lügner dazustehen. Und es gibt halt Menschen, die wollen immer, dass das, was sie sagen, dass das zustande kommt. Aber mir geht es nicht darum, dass die Worte, die ich sage, zustande kommen. Et la raison pour laquelle Jonas a refusé d'aller prêcher à Nineveh, c'est parce qu'il a dit que quand les gens écoutent ce message, puis ils se repentent, ils vont, et puis oui, Dieu leur rend la grâce, ils vont penser que tout ce que j'ai dit c'était pour rien, donc c'était comme j'avais imaginé tout ce que je disais, et c'est pourquoi elle était fâchée oui, contre leur salut. If you read the role of Jonah 4, the Lord really taught Jonah a lesson there. Amen. What happened there? Please, it's fine time to read it. Amen. Mm-hmm. Also Jonah 4, the whole of Jonah 4. Then verse 1 and 2 of Jonah 4, that is where only where we can go to because of time. He said, but it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry because the people repented and the Lord did not destroy them. Jonas 4, verset 1 and 3. Und in Jonah 4, Vers 1 lesen wir, dass halt Jonah sehr wütend war, weil das halt so eingetroffen ist, wie er sich das gedacht hat. Und jetzt die Leute wahrscheinlich denken könnten, dass er ein Lügner ist. Et dans Jonas 4, Vers 1, on peut voir comment Jonas était en colère, parce qu'il a vu que ce qu'il pensait est devenu réalité. I better be a liar than people being destroyed. Aber ich bin lieber ein Lügner, dass Leute zerstört werden. Vaut mieux que je sois un menteur, que les gens soient détruits. Amen. Amen. What I don't want, that is my Lord to be a liar. Ich will nicht, dass mein Herr ein Lügner ist. Amen. Je sais que je ne veux pas et que mon Dieu soit un menteur. And in verse 2, he said, and he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in the country? Therefore, I fled before unto Tarshish. For I knew that thou art a gracious God, a merciful, slow to anger, and of great kindness, and repented thee of the evil. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to live, to die, than to live. So full of self. So far from selbst. Are you getting something there? Mm. Amen. Mm. It should never be about us. Amen. Ici, on peut voir comment Jonas est plein de soi-même. Ça ne doit jamais s'agir de nous-mêmes. Es sollte niemals um uns gehen. Amen. Bacteria, virus, they need our hand. Bakterien und Virus, sie müssen... Du musst radikal davor gehen, damit sie wirklich zerstört werden. Pour que le virus ou les autres maladies soient détruits, tu dois utiliser quelque chose radical. It might be painful to the body. The treatment might be painful to your body. Die Behandlung ist vielleicht schmerzhaft für deinen Körper. Peut-être le traitement ça fait mal au corps. Example, when I was in the hospital, when I was ill, amen. Als ich im Krankenhaus war. Quand j'étais à l'hôpital. The treatment of the wound was so painful. But they said it must be so that the wound will not develop into something else. Mm. Are you getting it? So also, once we come to Christ, the treatment is so painful because of Satan. Mm. I don't know if we have to stop. The time has gone. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Als ich im Krankenhaus war und operiert wurde, musste die Wunde verpflegt werden. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Und die Ärzte haben mir gesagt, aber das muss so sein, weil damit diese Wunde auch vernünftig verheilt und dann nicht Bakterien reinkommen und uns noch schlimmer ist als vorher. Und genauso ist auch, wenn der Herr an uns arbeitet, dass es schmerzhaft ist, diese Behandlung, aber sie muss passieren, weil wir auch einen Widersacher haben in Satan. Et quand j'ai été à l'hôpital, j'ai eu un traitement qui faisait très, très mal. Et puis le docteur m'a expliqué ce que le traitement est nécessaire pour que les blessures que j'ai, ça n'inflamme pas. Et c'est pourquoi aussi Dieu qui travaille avec nous, bien en nous, parce qu'il sait qu'on a aussi un ennemi qui travaille contre nous. We need iron hand to deal with Satan and his lies. Also du musst die Lügen des Satans musst du ernst nehmen. Du musst die halt wirklich brutal angehen. Don't allow any pain in that body to deceive you. Lass nicht zu, dass dieser and allow Satan to have his way. Dass der Schmerz dich da verhindert, die Sache wirklich sauber und vernünftig zu beseitigen, weil der Satan lauert und er wird seine Gelegenheiten nutzen. Et ne laisse pas que le mal que tu as, que ça te distraire de ce que le diable veut vraiment faire, tu dois prendre des décisions radicales. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I hope you understand it. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Don't allow your body that pain. You know, it's painful. It's painful. But you know, the pain actually in Christ's world, in Christ's kingdom, is victory for you. Dieser Schmerz ist Erfolg für dich im Königreich Gottes. Et le mal, c'est toujours la victoire au royaume des cieux. If it is painful, all you need to remove that pain is see Christ. Und wie sie den Schmerz wegnehmen, ist die Liebe Christus sehen. Er hatte mehr Schmerz als du, als er hier war. La façon comment tu vas rejeter le mal, c'est quand tu vois Jésus-Christ, parce que lui-même, il a encore vécu beaucoup de difficultés plus que toi. What you receive is more than what you are receiving today. Was er, the pain that you think you are having, aushalten what Christ had is bigger, millions times. But he was able, you know, through the power of the Holy Spirit, he was able to stand. Das ist viel größer als das, was wir heute durchmachen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes konnte er das durchstehen. Et ce que Jésus-Christ a vécu, c'est plus grand que ce que toi-même tu es en train de vécu, mais il était toujours capable à rester fidèle avec son père. He was always seeing his father. Er hat immer seinen Vater gesehen. Il a toujours vu son père. And not the pain in that body. Und nicht den Schmerz im Körper. Et pas le mal. And that was how he was able to have the victory. Und so war er in der Lage, den Sieg zu haben. Et c'est comme ça, il était capable d'avoir la victoire. Keep on seeing Christ. Schau weiter auf Christus. Continue à voir Jésus-Christ. Amen. Keep on seeing Christ. Schau weiter auf Jesus Christus. Continue à voir Jésus-Christ. Amen. The Lord hates murmuring. Der Herr hasst es, wenn wir uns beschweren. Dieu déteste la plainte. Amen. And that's why if people leave, you know, if people leave, wenn Leute gehen, with complain, with murmuring, with fight, with, you know, they leave, you know, for them to come back is impossible. Mit Streit, mit Meckern, mit all diesen Dingen, they cannot come back. Unmöglich für sie zurückzukommen. Go to Matthew 12. Matthäus 12. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Les gens quittent l'église avec la plainte, mais les disputes, c'est impossible pour eux de rentrer. You know why? Because the same Satan that made them to fall, he's still there. He's going to use iron hand this time. More iron hand to take them, to make sure he takes them away the second time. And it will be more pain for the church. I don't know if you get it. Weil der Satan diese Person, wenn sie wiederkommt, sogar noch mehr behandeln wird und sich noch mehr sie vorknüpfen wird, um sie nochmal aus der Gemeinde rauszunehmen. Und es wird der Gemeinde noch mehr Leid oder Schaden zufügen als beim ersten Mal. Et c'est parce que le même diable qui a fait tout pour les arracher de l'église est toujours présent, puis va toujours chercher une autre solution, mais une autre chose pour leur pour les arracher encore une autre fois. Et puis ça va faire encore plus, ça va la blessure va, ça va faire encore plus mal à l'église plus que l'autre fois. Matthew 12, from verse 43 to 45. Matthäus 12, 43 bis 45. Matthieu 12, verset 43. He said, when the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. Then he said, I will return into my house, from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, sweat and garnished. 45. Then goeth he and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself. And they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why I please to live here. If you are living, live in peace. Dass wenn du hier weggehst aus so der Gemeinde, you can also come back in geh bitte in Frieden, damit du auch it's not when you leave under fighting misunderstanding, you want to destroy the church, and then now later you are saying you are there's repentance, you want to come back. The door is open, it's not opened for you. Weil wenn du in Zerstörung gehst, kannst du nicht mehr wieder zurückkommen. Dann ist die Tür geschlossen. Et c'est pourquoi quand tu veux quitter l'église, tu dois quitter dans la paix de Christ. C'est parce que quand tu combats l'église et puis tu veux rentrer après, ça, on ne va pas t'ouvrir la porte. Here he's telling us that the coming back of the devil is going to be with iron hands. Hier steht, dass das Zurückkommen des Satans hier noch schlimmer sein wird als beim ersten Mal. Et ça veut dire aussi que quand tu rentres, le diable va travailler encore plus fort pour te arracher. The same Satan that took you out in the first place, he knows that you are back there again. Then he's going to go with you, come and now. But you are, you know, people are never ready. They are always half. Sie sind immer halb halb. Et les gens sont jamais prêts, ils sont toujours demi. We will not allow Satan to come here through them and cause more problem, more pain. Wir werden nicht zulassen, dass der Satan hier ein- und ausspaziert durch diese Menschen, die den Teufel immer wieder Zugang in ihr Leben lassen. On va pas permettre que ces gens-là entrent l'église pour causer des problèmes et qu'ils laissent aussi le diable travailler en eux. Bringing more problem, more pain. Und noch mehr Schmerzen. And when he's not going again, he's not going alone. He's pulling people away again. Und natürlich auch, dass er mehr Leute mit sich zu reißen. It cannot continue to repeat itself. Das kann sich hier nicht wiederholen. Amen. It's better we have just one or two, and we know it's all about Jesus Christ. Than we are 100, is full of evil. Amen. Ich kann lieber nur ein oder zwei wissen, woran wir sind, dass wir an Christus sind, als hunderte von Leuten, die geteilt sind. Et vaut mieux nous sommes seulement un ou deux personnes que 100 personnes et puis nous sommes pas prêts à suivre Jésus-Christ parce que quand la personne la quitte encore une autre fois, elle va même amener des autres personnes avec elle. Praise the Lord. Amen. Please, this is a warning for all of us. Das ist eine Warnung an uns alle. Amen. Amen. C'est un avertissement pour we want people to come back to be hungry of Christ. Wir wollen, dass Leute kommen, aber hungrig sind nach der Wahrheit. On veut que les gens viennent, mais avec la vérité. And not come in and allow Satan to live in you and live through you, and you are bringing one problem or the other. Und ich komme, we will not allow that. Dass der Satan durch euch hindurch lebt und Probleme über Probleme bringt, das werden wir nicht zulassen. Et puis on va pas accepter que les gens travaillent, que le diable travaille à travers les autres gens puis amène seulement des problèmes. The message I'm supposed to preach today, I did not even preach it because of the same problem that it took those people away. And you know, it's, and, that is why sometimes you say it's not about people. It's one leave and the others are not one in Christ. Satan is going to go through somebody. Mm-hmm. He will be always looking for who to go through. Mm-hmm. And that is why all of us, it must be about Christ for us. If not, don't surprise if you are the next. Und es muss uns and I'm sometimes I'm almost saying if I wish all of them can just go so that I start my push up. Yeah, because I don't want what I hate is here and there. I just want my focus to be here. Imagine the message I'm supposed to preach today is different. But because of the problem of people, like a pastor said, he said to raise children. It's more easier to raise the dead than to raise children. Mm. To take, he said, the church is good if not the people. He said, ministry is so good if not the people. And it is true. Because they never stop opening the door for Satan to come in. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Und die Botschaft, die ich heute eigentlich hätte predigen sollen, konnte ich nicht predigen, weil wir wieder diese persönlichen, also menschlichen Sachen wieder klären mussten, weil wir irdisches klären mussten, konnten wir nicht über das Geistliche gehen. Und es kann halt nicht sein und ich werde das halt nicht auf Dauer zulassen, weil dann mache ich lieber den Laden dicht hier und mache was anderes und habe dann trotzdem meine Beziehung mit Christus und alles ist gut, anstatt hier zu sein und dann die ganze Zeit in einem Salat zu sitzen, der nicht von Christus ist. Also man muss uns da wirklich entscheiden. Deswegen müssen wir uns auch selber halt da wirklich an die Nase packen, weil sonst wirst du die nächste Person sein. Et le message que je voulais prêcher aujourd'hui, c'est pas ça a été arrêté à cause des problèmes que les gens amènent. Et puis c'est ça aussi pourquoi un pasteur a dit que l'église est bien, mais les gens sont problématiques. Et puis c'est aussi pourquoi on doit faire attention. Si nous ne sommes pas unis en Christ, le diable va toujours utiliser les autres. Et si tu as ton motif et ta concentration, c'est pas seulement Jésus-Christ, ne sois pas si toi tu es la prochaine personne qui quitte l'église. Praise the Lord. Amen. We will be praying for them. We are not angry with anybody. We are not fighting people. We'll be praying for them. And if they repent, they know that they cannot be one with Christ. They go to other church. And not but here is over with her and Christelle. Praise the Lord. Halleluja. Und wie gesagt, wir beten für die Leute und wünschen denen nur Christus. Aber es geht halt darum, dass wenn diese Leute Buße tun, dann praise the Lord, ne, dass sie zurück bei Christus sind, aber dann nicht in dieser Gemeinde, sondern in einer anderen lebendigen Gemeinde gerne. Das könnt ihr den Leuten auch ausrichten. Et c'est pourquoi nous sommes pas contre les gens, mais on prie pour eux, puis s'ils se sont repentis, ils vont aller dans une autre église et puis ils vont plus venir ici. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Any questions?